Herzlich willkommen bei der Sonderschule für Film und Fernsehen. Und entschuldige für die lange Abwesenheit. We are back! Ja, hurra! Und ich bin eingerostet, aber immer noch genauso aufgeregt wie beim ersten Mal, muss ich ehrlich gestehen. Ich weiß auch gar nicht warum, aber jedes Mal aufs Neue, finde ich. Echt? Ja. Bist du eingerostet? Nee. schlägt mein Herz höher. Echt? Konkretiger. Ja, nee, kein Grund zur Sorge. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Es ist schön, Kinder wieder einen Podcast aufzunehmen. Keine Kinder hören das. Ich hoffe nicht. Das stimmt. Niemand unter 30 oder so hört diesen Podcast. Ja. Aber dafür machen wir es trotzdem gerne. Ja, sehr. Vielleicht hören Leute das dann, oder führen es ihren Kindern nahe. Ich wüsste nicht warum, aber pädagogischen Wert hat das Ganze ja schon. Natürlich, das stimmt. Also, Schule ist im Titel drin. Ne? Ja. Von ja. daher, ja. Wenn es dumme Kinder sind, ist es ja auch passend, wenn es Sonderschule ist. wir reden hier gerade so viel. Das liegt daran, ja. Weil wir den Intro-Song ein bisschen hinauszögern wollen. Mhm. Die Spannung der ist auch relativ lang. er ist von dem Hauptdarsteller und kreativen Motor unseres heutigen Subjekts, Zeiten ändern dich. Und das ist Bushido. Bushido hat mal einen fast 12-minütigen Diss-Song über K1 gemacht. Aha. Der fast pass pro toto für diese Geisteswelt des Kollegen steht. Und wir können uns da, während wir hier miteinander reden, immer wieder rein und rausklinken aus dem Song. Das ist ja durch die moderne Tontechnik möglich. Man sollte aber eigentlich sollte man Moment. Keine Sekunde verpassen. Jetzt geht's los. Sowas wie die Bronx gewesen. Man könnte auch von Malibu's Most Wanted reden. Mit deinen Durex unter ekligen Baggy. Dachtest du im Ernst, du bist an der schwäbische Nelly, überheblich. Das Lied hat jetzt schon 3 Minuten. Also. Aha. Und es geht immer so weiter. Es ist wirklich 8 Minuten lang. Fast wirklich 9 Minuten lang ununterbrochen. Eine sehr, sehr schmähende Biografie, die Bushido über K1 geschrieben hat. Das ist wirklich Leute, unglaublich. Er hat viel zu sagen und das muss jetzt auch. Das muss jetzt. Das muss sein. Doch anstatt dich mal zu freuen, ging's dir damals schon nur drum, ob du genug verdienst. Du hattest ein paar echte Freunde, doch lieber hingst du ab mit irgendwelchen Boygroup-Mitgliedern. Du dachtest, es wird Zeit, dass ich den Bunker verlass. Daraufhin schrieb deine Mutter ein Fax, könnt ihr Steiger fragen. Nach ein paar Tagen fiel dir auf, dass du eine Wohnung brauchst. Ab jetzt lebt Kay bei AK von könnt ihr Steiger fragen. Und tausch das erste Mal. Ihr glaubt, ihr wisst jetzt schon alles, aber da irrt ihr euch. Wird man später häufiger noch sehen. Läuft bei dir Kay, traurig aber wahr. Jetzt muss der nächste herhalten. Hauptsache ein Star, dann hast du Echo Fresh getroffen, der glaubt, du seist begabt, der so gut er konnte deinen Aufenthalt bezahlt, der dich bei sich wohnen ließ. Es ging nicht um Millionen-Deals, sondern dass du Promo kriegst und auch ein bisschen Kohle siehst. Erinner dich, Kay, die Kölner haben dich miternährt. Im Café den Clown zu spielen, war dir ein paar Kippen wert. Sie besorgten Nebenjobs, damit du was dazu. Naja, also wir werden uns bei gegebener Gelegenheit wieder in den Song reinklinken und hören, was welche Station K1s an dem Punkt dann abgearbeitet wird. Ja, es ist, also man kann, also diese wirklich emotional aufgeladene Tirade zu unterbrechen, ist schon fast. Er redet auch, er rappt ohne Punkt und Komma. Und wie gesagt, das war jetzt der Anfang, ne? Also wir steigen gerade erst ein. Die Geschichte von. Mit der Akribie eines Sachbearbeiters. Pflügt er sich dadurch das ganze Leben. Wo ist er jetzt gerade? Moment, nochmal rein. MySpace eine Nachricht schickst, du hast gelogen, Start hätte dich abgezogen. Auf diese Weise suchtest du den Kontakt nach oben. Achso, irgendein Beef mit Saat aus Bremen, deiner Heimatstadt. Ja, oh, yeah. Okay. Wieder Geldgeschichten. Immer. Er ist noch nicht bei dem Teil mit, wo er ihn als Teilnote bezeichnet. Oh, ich hoffe, dass da, wir den nicht wir verpassen. Ja, wie gesagt, live läuft es über unsere Ohren. Was ich vorher nicht wusste, ich kannte tatsächlich diesen Diss, aber ich wusste tatsächlich nicht, dass es tatsächlich ein ganzes langes Video dazu gibt, auch noch mit so praktisch K1-Doppelgänger. Das ist absolut so. Ja, es ist, das Musikvideo zu diesem Diss-Track ist fast ein Kurzfilm. Und bitte stell Montage mir vor. Montage-Szenen mit quasi historical reenactments oder speculative fiction. Speculative Fiction, wie Bushido K1 quasi im Stile eines Al-Qaida-Hinrichtungsvideos seinem aus seiner Sicht gerechten Schicksal zuführt. Das ist was passiert. Das ist nichts, was der Felix sich ausdenkt. Moment, wo ist er denn gerade? Willst du immer noch mal reinhören, ja. Noch mal reinhören. Das mit Schellen. Und heute hast du die Dreistigkeit zu lästern. Doch er hat seine eigenen Cousins geschlagen, weil sie zu dir frech waren. Du legtest dich in Sachen Ari jetzt ins Zeug und so wurde er dann... Ja, ja, metrosexuell, Arafat. Eigentlich auch das, worum es in unserem heutigen... Oh ja, viele Themen. Stell dir mal bitte kurz vor, aber wie seltsam das jetzt ist für Leute, die denken, dass K1 nicht wichtig ist oder nicht wissen, wer das ist. Was beides völlig legitim ist auch übrigens. Aber für Bushido ist K1 sehr wichtig, auch gerade emotional sehr wichtig, weil sonst macht man ja sowas nicht. Ja, also, wenn ich noch früher, wie früher, als ich noch jünger war, weiter meinen irgendwie Trash-TV-Konsum weitergepflegt hätte, aus einer Mischung aus Selbstkasteiung und einfach Selbsthass, dann wäre es mir als RTL 2 Personality bekannt, spätestens im letzten Sommer, wo er eine Prinzessin für K1 gesucht hat. Oh mein Gott, das wusste ich gar nicht mehr. Ja, das gab's. Aber er war auch bei DSDS. Die sehr gute Journalistin Lisa Ludwig, glaube ich, auch einen kleinen Artikel drüber geschrieben, für Weiß. Oh, okay, cool. Dem Schwestermagazin von Schwarz. Ein sehr schmeichelhaften Artikel wahrscheinlich, darüber, wie cool, auf jeden Fall, wie cool K1 ist und wie gut das Format ist. Die ganzen ihrer inhaltlichen Tradition. Genau, das habe ich mir jetzt nicht gedacht. Apropos inhaltliche Tradition. Der Stiefvater von Canada und macht mir einen auf überkrasser Manager, gründet hinterrücks eine GmbH. Ein Typ, so schmierig wie das Gel in seinem Haar, geht auf alle Gigs mit, blitzlich, Rich Kids. Hängt den weiter, in erster Linie geht es um Geld. Ich finde die Art, wie du das mit dem Song gerade jetzt machst, oder wie wir es uns machen, echt ganz gut, weil es ist auch ein bisschen so, als wenn dein Nachbar halt die ganze Zeit aus dem Fenster schreit und manchmal muss man auch mal weghören. Ja. Weil der Nachbar hat ganz offensichtlich halt einen schlimmen Streit und da beginnt die Hinrichtung gerade. Oh Gott, ja. Das ist wie die Balkontür in Ace Ventura. Kann sie immer mal wieder aufmachen, um zu hören, was gerade los ist. Ja. Was ist mit deinen ganzen Droh-SMSen, die wir jeden Tag bekommen, wenn du zu viel Kokain geschnupft hast, Alter? Damit macht man sich nicht cool, Alter. Emery hat das auch gesagt. Aber weißt du was? Emery nehme ich gar nicht ernst. Das ist genauso ein Bastard wie du. Verstehst du, was ich meine? Nur eure Hautfarbe ist unterschiedlich. Im Herzen seid ihr genau derselbe Hurensohn. Aber scheiß drauf, Mann. Das war die Geschichte und jetzt kommt das Finale, Dicker. Yeah! Okay, weil das eine Hinrichtung ist, wird heute ein Todestag. Widerlegt einen kindischen Diss, der gelogen war. Du und ich wissen, das hier ist die Wahrheit. Und ab jetzt fick ich. Ja, es geht dann wirklich. Wir sind erst bei Minute 8. Es geht noch 3,5 Minuten und so weiter. Ja, vor allem die ganzen Rassismus- und Homophobie-Highlights kommen auch noch. Völlig entgrenzte Tirade. Das ist, ich finde es immer wieder spektakulär. Ich habe auch noch nie irgendwas dergleichen. Wirklich ein krasses Dokument geistigen Zerfalls durch Zorn. Also wie, niemand ging K1 jemals so nah wie Bushido in diesem Moment. Umgekehrt. Oder bei, ja. Was meinst du? Nee, beides. Also wie gesagt. Beides. Ja, also irgendwie muss da ja wirklich auch emotional wirklich was zu Bruch gegangen sein, weil sonst macht man ja sowas nicht. Und niemand ist so tief, also K1 ist in niemandes Herzen so tief wie ein Bushidos gebrochen im Herzen wahrscheinlich, wenn ich mir das so anhöre. Ja. Vielleicht ist er auch nur genervt von den Droh-SMSen, ich weiß es nicht genau. Es kommt viel zusammen, er ist wie gesagt noch nicht fertig. Seid ihr? Hier, es gibt kein Shake-Hands mit mir, geh mal lutschen bei Halaschka. Dieser Track macht dich kalt wie Alaska. Deine Fresse ist vom Koks aufgedunsen. Wann hörst du die kleinen Mädchen bloß auf zu bumsen? Prost auf dich, Junge, was mein Bruder. Doch als ich hörte, du hast... den Teil Bushido, wie gesagt, Zitat. Das ist Zitat. Niemand hier in diesem Podcast behauptet, wir distanzieren Willen, uns... Inhaltlich ist das alles nicht... Wir demonstrieren lediglich am Beispiel, meine Güte, Bushido. Die Sachen sind alle draußen, die sind alle, die kann oder muss man sich auch mal anhören. Also. Aber wir weisen nochmal darauf hin, dass wir uns inhaltlich ganz klar natürlich von Bushido distanzieren, was viele uns leichter. Aber reinhören können wir trotzdem nochmal. Wenn wir dich mal holen, ich zieh mir VIP rein, englische Version. Früher dachtest du, du bist ein krasser Straßengangster, jetzt bist du auf Malle nur ein Mittelklasse-Schlagersänger. Kenneth, komm mal auf dein Ego wieder klar, du Lachnummer bist nur der Matteo dieses Jahr. 31er, hört zu, eine Line macht dich nicht cool, deine Techno-Junkie-Fans sehen so scheiße. Ich weiß nicht, wovon er redet. Ja. Echo 2008, du hast auf dem Scheißhaus gesagt, bei L'Oreal, das ist nicht irgend so ein Reim, den ich hab. Er hat wirklich auf dem das behauptet Bushido. Wie gesagt, angeblich. Er wiederholt es, er ist grundgütiger. Er möchte sehr gerne, dass wir das also für bare Münze nehmen, aber wir sind natürlich, also wir sind ganz sind klar natürlich nur... Drittbehauptungen, ja. Wie gesagt, Drittbehauptungen, die wir lediglich dokumentarisch und exemplarisch... wir möchten dem Ganzen kein Forum einräumen. Ganz genau. So, gar nicht. Nichts läge mir ferne. Ja, ist fast schon jetzt finde ich es fast schon unangenehm. Na, wie ich jetzt schon gesagt habe, das sagt halt letztendlich alles mehr über Bushido als über K1. Ja, aber hallo. Wie es halt bei Beziehungskrächen halt oft auch so ist. Ja, also, gehen wir nochmal rein. Für Shindy, er schiebt dir deine besten Texte. Für Echo, der Freund in deiner schwersten Zeit. Für Steiger, er hat dich zuerst gesigned. Für Jesus und Crime Pace, deine Jungs im Süden. Menschen, die dir einfach nicht genügten. Für meine Tochter, der ich später mal erzählen kann. Ihr Vater war ein Ehrenmann. Naja, weiß ich nicht, ob er das, aber gut, wie gesagt. Aber stellt euch mal vor, ihr wärt halt durchs Leben gegangen, ohne diesen Bushido-Track jemals zu hören. Wie, also genauso wie vorher wäre das eigentlich. Es hat über 42 Millionen Views auf YouTube. Ja, okay. Und ich kann es ja auch, wie gesagt, ich finde es auch super faszinierend. 42 also, Millionen Mal haben Leute sich diese wirklich... Diese unhaltbaren Behauptungen und diese... Ja. Haben sich das angehört? Ja, was heißt unhaltbare Behauptungen? Das ist halt schon straight up Verleumdung. Ja. Gerade so feigenblattartig geschützt durch die künstlerische Freiheit. Es ist halt wirklich so, als hätte Bushido halt Echo Fresh, ich meine K1, Entschuldigung, irgendwie 18 Mal angerufen und ihm auf seinen Anrufbeantworter geweint oder so. Echo Fresh ist aber auch wirklich ein sehr, sehr populärer Watschenbube für das deutsche Rap-Geschäft. Ich weiß nicht viel über das deutsche Rap-Geschäft, aber das weiß sogar ich, ja. Echo hat auch sein Päckchen zu tragen, sagen wir es mal so. Also soll ich mal, also ich muss immer an diesen Clip, den Reality-Clip-Ding, den wir zusammen gesehen haben auch, wo Echo Fresh aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, Promi-Dinner oder was immer es war, halt gezeigt wird, wie er mit dem Fahrrad so durch seine Hood fährt. Ja, in Köln, Köln-Ehrenfeld, glaube ich. Ja, genau. Weiß ich nicht, aber du weißt es besser als ich. Und da einfach so ein kleiner Junge irgendwie so vom Straßenrand einfach mal so schreit so, ey Echo, du Drecksau! Oder ja, der fuhr so auf so einem BMX-Rad vorbei und hey, Kudu Sau! Und halt, ja, ja. Selbst wenn jetzt die Kinder aus deiner Nachbarschaft irgendwie das so formulieren müssen, dann ist das, glaube ich, nicht so einfach, aber ja. Weiß nicht. Ich kann, es obliegt mir nicht zu urteilen, ob Echo ein Ehrenmann ist oder ein Opfer. Nee. Ja, würde ich mir auch nicht erlauben. Ich denke nicht in solchen Schubladen. Ja. So, andere hingegen schon. ja, Zeiten ändern sich. Nach unserer langen Abwesenheit haben die Zeiten uns geändert. Genau. Wir haben jetzt einen viel längeren Intro-Song. Nein, wir sind natürlich jetzt wieder frisch und voller Energie. Ja, ich freue mich wirklich. Haben unsere Haft in der Gewalt von, im Grunde Maskierten, die allerdings mit einem klar verortbaren Akzent von Filmkritikern miteinander gesprochen haben, entlassen. Am Tempelhofer Damm eigentlich aus dem VW-Bus geschmissen und eigentlich nur uns einen schönen Tag gewünscht. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es kann sein, dass Lösegeld geflossen ist. Ich wüsste nicht von wem. Ja, das haben wir auch gefragt. Wir waren ja beide, in Gefangenschaft. So. Ja, mussten jeden Tag mit einer Berliner Kurier in der Hand posieren für Fotos. Für wen auch immer. Eine seltsame ne? Zeit. Aber es ging eigentlich ganz gut. Also ich fühle mich jetzt nicht schlecht oder so. Nee, ich find's auch gut, einfach wieder in Freiheit zu sein. Das auf jeden Fall, ja. Das war schon scheiße. Es war sehr, sehr klamm. Es hatte keine Fenster, so ein Beton. Ich schätze mal, es war ein Keller, weil das würde die Kälte erklären. Aber von Wetter oder so habe ich da draußen. Das hast du auch immer geglaubt, so Fetzen von so Arthouse-Filmen. Ich hatte keinerlei Gefühl mehr für Tag und Nacht. Ah. Ich habe sehr schlecht geschlafen. Ich dachte, wurde aber auch jede Stunde geweckt, insofern verständlich. Ja, aber das ist jetzt vorbei. Wer immer das mit dem Lösegeld gemacht hat übrigens, ne, danke, ist nett. Ja. Ruhig mal irgendwie schreiben oder so. Ich glaube aber, ich glaube aber die Leute waren auch zu feige, um uns dann im Endeffekt hinzurichten. Wie gesagt, starker filmkritischer Dialekt, den die gesprochen haben. Und, da kann man nicht zu viel... Ohne jetzt irgendwie Leute über einen Kamm scheren zu wollen, aber... ist nicht so wie so Scheinrichtung von Bushido, wo es dann so richtig auch abgeht auch, und das ein bisschen Authentizität im Spiel ist. Authentizität. Auf alle Fälle muss ich mich halt für die Folge heute wieder sehr auf deine Rap-Expertise verlassen. Oh ja. Weil ich verstehe sehr wenig davon. Ich habe ein paar Bushido-Songs in meinem Leben gehört. Ich weiß, dass er... eine Bombe reicht, Ghetto-Schelle und Elektroteppich. Ich kenne immer diesen mit, du bist mein Schmetterling und ich hab dich so gern. Ja, stimmt, das hat er auch gemacht. Du bist mein Sonnenschein. Sogar, er kommt auch in dem Film in der Schlüsselszene auch. Ich hab dich lieb, du bist mein Schmetterling. Oder genau, so irgendwie sowas ist das. Ansonsten, ich werde versuchen, das spärliche Bushido-Wissen, das ich habe, anzubringen, aber man erfährt ja auch in diesem Film von Bernd Eichinger alles, was wissen möchte über Herrn Bushido. Anis Fertschitschi, bürgerlich. Ja, es ist, wenn mich nicht alles täuscht, sogar Bernd Eichingers letzter Film gewesen. Ja, zieht euch das mal rein. Und, ich guck gerade nochmal nach, aber ich bin mir relativ sicher. Und um halt diesen kitschigen Satz halt mal zu klauen, dem Himmel fehlten die Sterne, denn alle sind sie in diesem Film. Weil die Zeiten ändern dich ist wirklich also bestickt mit deutschen Stars und Sternchen. Wer ist nicht alles da? Also es würde halt passen, wenn es sein letzter Film wäre, weil halt wirklich auch so diese, die ganzen hier... Es wird nicht hier. Ganz klar. Okay. Januar 2011 ist er gestorben. Zeiten ändern sich. Erschien 2010... im Februar. Könnte sein, aber ich glaube, Bernd Eichinger hat mehr Filme gemacht, dass da vielleicht sich noch einer dazwischen gemogelt hat. Aber hier das Drehbuch geschrieben zu Zeiten ändern dich, hat er zumindest, soll ich da jetzt auch sagen, vermeintlich? Ich weiß nicht, ich kann mir das immer nicht vorstellen. Ironischerweise Resident Evil Afterlife kam zwischendurch. Oh, ouch. Er ist aber nur Produzent. Ja. Aber ja, wer ist, also wir werden bestimmt auf die zahlreichen Würdenträger des deutschen Filmschauspiels eingehen, wie sie im Film erscheinen. Sein letzter Film ist sogar posthum erschienen. Auch ein Historical Reenactment, und zwar von dem Martyrium von Natascha Kampusch. Drehbuch, unter anderem auch Bernd Eichinger. Okay. Beides Geschichten wild aus dem Leben gegriffen. So kann man das auch formulieren. Über dramatische Schicksale. An dieser Stelle halt meine Entschuldigung, Natascha Kampusch. Etwas, wo es menschelt. Ja, genau. Obwohl bei Zeiten ändern sich gar nicht so sehr, obwohl es krampfhaft versucht wird. Hast du mal nachgeguckt, ob der Film Erfolg war? Also kam der noch raus, als Bushido auch noch also wirklich richtig so die Hallen gefüllt hat? Und ja, so? Ich habe vorher alles gelesen. Ich mache die Recherche nicht während des Podcasts. Ja, ich ja auch nicht, deswegen frage ich ja. Ach, du auch nicht. Ach so. Mhm. Ja. Also um fair zu sein, manchmal machen wir es ja auch. In diesem Fall habe ich es tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, dass ich bei Hier steht, im Februar 2014 lag der Film mit einer Bewertung von 2,6 und 4086 Stimmen auf Platz 100 der 100 schlecht bewertesten Filme der IMDb. Okay, damit wollen wir es einmal belassen. Hart, aber fair. Ja, allerdings. Der Film ist in den ersten 60 Minuten ein unerträglich trockener Pumps und die letzte halbe Stunde völlig geisteskranke Insanity. Okay, es handelt sich hierbei um eine Buchverfilmung, habe ich dann auch noch gesehen, von der geschriebenen Autobiografie von Herrn Bushido und seinem harten Aufstieg in die Rap-Branche. In die Belletage der deutschen Gesellschaft putzen. Nicht irgendwie an die Spitze, nein. Ja. Ganz oben weit hin. Wie sagt man noch immer, vom Randstein zum Bordstein zur Kante zurück. Zur Titte, zum Sack, zack, zack. Genau so. Nein, vom Bordstein zu Skyline und wieder zurück. Okay, ja. Aber in diesem Film geht es nur vom Bordstein zu Skyline. vom Bordstein zur Skyline und da den Rest sparen wir uns. Da dann halt sitzen bleiben. Genau. Mhm. Also wie gesagt, es ist eine Biografie von Bushido und wie du schon... Es ist auch ein Album von Bushido, ein Geniestreich des transmedialen Cross-Marketings. Mhm. Buch, Album, Film, ja, wie es Kosmetiklinie, ja. Spielzeuge, Deluxe-Box, Action-Figures, mit Rucksack, Happy Meal. Mhm. Happy Meal hätte man machen können, irgendwie. Was komisch, packst du in Bushido Happy Meal? Einen Schlagring. Also vielleicht gebe ich ihm da jetzt zu viel Cred, aber das ist ein Schlagring. Es kommt ein Schlagring in dem Film vor. Wo kommen da Schlagringe vor? Weil Bushido verprügelt wird. Kamen Schlagringe vor? Ja, es gibt tatsächlich. Ach so, okay. Es gibt so eine Szene, also was ich in dem Film gelernt habe, ist, dass es halt, also es gibt ja, das wusste ich schon vorher, dass es halt viele so Tagger und Graffiti-Spray-Gangs gibt in Berlin. Tagger? Ich weiß nicht, wie man die nennt. Tagger! Ich oute mich einfach mal total als... überhaupt nicht street heavy. Und auf jeden Fall, Bushido ist auch halt irgendwie so ein Tagger. Und die hauen sich auch Sprayer. Oft. Die Sprayer, okay. Und die hauen sich oft untereinander, weil sie sich nicht verstehen. Und da kam zumindest einmal ein Schlagring ins Spiel. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber das klang jetzt schon. Klang jetzt schon, als wärst du Olla, als du eigentlich bist. Ich bin exakt mit dem Wissen in diese Episode gegangen, ja, dass es so sein würde. Dass das auffällt. Also, ja, ich lügte auch, also wie gesagt, was soll ich so tun, als wäre es nicht so? Stimmt. Ich bin nicht Street. Ich komme, wie du schon sagst, ich komme aus Bremen. Ja, aber Bremen ist ja auch, hat da auch wohnen Street, ja auch viele, ja. Alle wo für alles. Es ist nicht Bremerhaven. Bremen hat auch eine harte Szene, das stimmt, aber ich komme halt da auch nicht her. Ach so. Ne? Ich komme halt aus der Nachbarschaft hinter der Uni. Das sagst du jetzt erst. Ja, das enttäuschend. Ich meine, du hattest mich natürlich auch ein bisschen als Experten für diese Themen im Kopf gehabt für ja, diese natürlich. Folge. Deswegen machen wir das. Felix, wie steigen wir in diesen Film ein? Also wie steigen wir da ein? Ja, der Film hat eine Rahmenhandlung. Genau, so hätte ich es auch angefangen. Bis zum dritten Akt. Die im Tourbus von Bushido spielt. Und da sitzen Bushido, sein Background-Rapper, ich glaube, Hakusta. Ja, ich glaube auch. Und K1, das ist das leicht Unangenehme jetzt nach diesem Intro. Mhm. Der spielt da in dem Film mit. Also quasi das ist als, das. Quasi als so eine Art Haustier von Bushido, der seiner Mutter mal einen Kugelschreiber reicht und ansonsten die Fresse zu halten hat oder zu gehorchen. Ja, also das ist halt tatsächlich so, was ich jetzt aus dem Film über K1 weiß, ist, dass er manchmal einen Kugelschreiber parat hat, wenn man einen braucht und halt auch manchmal mit Frauen Sex hat. ja, einmal. Ja. Was, glaube ich, halt bestimmt eine Szene ist, die er sich gewünscht hat, ich weiß es nicht. Ja, Bushido hält, der Film steigt ein mit so einer Szene, wie die Kamera über die nächtliche Autobahn fliegt. Ist übrigens eine sehr David Lynch-mäßige Einstellung, ne? Diese nächtliche. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es ist wahrscheinlich keine Absicht. Und wenn, dann hat es auch mit nichts was zu tun. Dick so und so ist tot. Ja, genau. Aber nee, es hat mich gleich an diesen Essay erinnert, den Bushido mal für die allererste Ausgabe von der Deutschen Vanity Fair geschrieben hat. Oh ja. Ich wünschte wirklich, ich könnte dieses Interview noch irgendwo aufgabeln oder so. Ich würde es mit dem iPhone abfotografieren. Das ist eines der unglaublichsten Texte, die ich jemals gelesen habe in meiner langen Geschichte von so Quatschzeitschriften lesen. Die Deutsche Vanity Fair war ohnehin unglaublich toll. Ulf Porschert als Chefredakteur, es war wirklich ständig, Alexander Kluge hatte da drin eine Kolumne, eine Interviewkolumne oder so, es war schrecklich. Ich meine, es heißt Vanity Fair. Ja, aber ja, wie gesagt, es war so ein zweiseitiger Essay von Bushido, wo er wirklich nur darüber gerantet hat, wie beschissen das ist, dass man in der Schweiz und in Frankreich ein Tempolimit hat und die Leute da unpünktlich sind. Und dass in Deutschland das halt wenigstens noch richtig läuft und diese Länder, ich zitiere, zurückgeblieben sind. Wow. Und das war so das Fazit von dem, was er auf zwei Seiten ausgebreitet hat. Und da hast du auch echt gemerkt, ey, Alter, wie gesagt, so, warum die dich bei der Welt nicht gleich irgendwie zum stellvertretenden Chefredakteur oder zu Chefredakteur der Bild am Sonntag machen, ist eigentlich fast schon ein Skandal. Mhm. Weil es würde so gut passen. Aber Bushido sieht seine Pfründe in einem anderen Bereich der Publizistik. Mhm. Also allen anderen Bereichen der Publizistik, außer, ich glaube, Videospielen. Bushido nörgelt vor allem sehr gern. Also fast alles, was er macht, wird in Beschwerdeform vorgetragen. Aber ja, wie du schon sagst, er hat es ja auch nicht leicht und das erfahren wir auch gleich. Es ist auch so, er ist, ich denke, die wenigsten werden es überraschen, wenn ich das sage. Und ich mache mir damit vielleicht auch nicht allzu viele Feinde, weil es ein profundes Fachurteil ist. Er ist schauspielerisch ein wenig limitiert. Ein wenig, ja. Am überzeugendsten allerdings spielt er immer dann, wenn er angepisst ist von irgendwas. Ja, und nirgends. Motzen kann er richtig gut. Also auch als Schauspieler, also wenn du irgendwie jemanden als Hausmeister besetzen willst. Der sich tierisch aufregt. Der sich ständig aufregt. So, dann nimmst du Bushido, weil der kann das super gut. Sehr cool, da können dann immer alle paar Szenen so aus der Garage kommen und dann sagen so, ey, du Hurensohn. Ja, genau. Du Opfer, komm her. Pack doch mal so Fahrräder woanders. So, ich mach jetzt keine. Ich habe es dir schon 30 Mal gesagt, mein Freund, du brauchst hier nicht hinter dem Sporthalle, du. Also exakt das. Sonst gibt es Schelle. Er kann nicht, wie gesagt, aber er hat das auch nicht leicht. Nee, also ich muss auch ganz ehrlich, ich will jetzt ganz ehrlich sagen, ich weiß ja nicht, wie viel davon authentisch ist, aber er hat es nicht leicht, weil womit man halt einsteigt, ist halt, dass Bushido nachdenklich in seinem Tourbus sitzt und seinen Geburtstag feiert, seinen 29., glaube ich, und eine Geburtstagskarte bekommt von seinem Vater, von seinem entfremdeten Vater mit einer Telefonnummer drauf. Und was darauf folgt, sind halt gleich Flashbacks von guter alter häuslicher Gewalt, wo der kleine einer von vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Flashbacks zu Szenen häuslicher Gewalt in diesem Film. Und halt Momenten von Frauenklatschen. Ja, das erste Mal von sehr, sehr vielen Anlässen, wo Bushidos Mutter richtig einen reingezimmert kriegt. Das ist ihr Hauptcharaktermerkmal, dass sie oft... Man sieht rein von der Häufigkeit her, häufiger... Wie Bushidos Mutter in jungen Jahren und später von Hannelore Hoger gespielt auf die Moppe kriegt. Hannelore Elsner, Verzeihung. wie bei ihr der Watschenbaum umfällt, als dass man Bushido rappen sieht. Das stimmt. Also das ist ungefähr gleich. Nee, du hast recht. Und auf alle Fälle, was man erfährt, ist, dass er und sein Vater aus triftigen Gründen voneinander entfremdet sind. Weil er seine Mutter Hannelore Elsner verprügelt hat. Ja. Verzeihung. Unterbrech die Stände. Nee, kein Problem. Ich versuche ja auch nur aus dieser recht dünnen Handlung irgendwie meinen Weg zu finden. Aber auf jeden Fall dieses häusliche Drama, was, wie man auch sagen muss, natürlich wirklich echt für alle Beteiligten außer dem prügelnden Vater echt scheiße ist, sehen wir den kleinen Anis in der Schule, wie er halt schon praktisch seine ersten Rap Kretz zeigt, indem er das Gedicht Der Erlkönig von Goethe rappt. Da merkt man halt auch, was für zwei Seelen in Bushidos Brust schlagen. Brust. Das ist der Rap und das Germanentum. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, aber weißt du, das ist irgendwie... Das passt total zu seinem grundkonservativen Ethos. Dass der sich da selber irgendwie, oder dass Bernd Eichinger, also da haben auch zwei Leute dann zueinander gefunden, die wahrscheinlich auf einer gewissen Ebene ähnlich ticken. Das ficht er nicht an, dass er auf so einem Stück deutschem Kulturgut und einer anderen Sache, auf die wir später noch zu sprechen kommen, ihr werdet nicht drauf kommen, was... dass er darauf seine Rap-Karriere bzw. sein Talent gründet. Wirklich zutiefst deutschen Urtext von auch vielen Kreativen und so weiter. Wieso, daran habe ich gar nicht gedacht, aber es ist tatsächlich ein guter Gedanke. Also was ich mir schon gedacht habe, ist, dass es definitiv so eine sehr bewusste und absichtliche Szene ist mit dieser Verknüpfung zwischen... Ne? Und natürlich ist die total. Szene dann so, dass die Lehrerin halt ganz entrüstet ist und so. Und Das wirkt fast schon wie so ein Trailer für den Integrationsbambi, den er dann später von Boda in den Arsch geschoben bekommen hat. Ja, genau. Ja. Und stilecht endet die Szene natürlich dann auch, dass so ein fettes deutsches blondes Kind sich dann halt direkt über ihn lustig macht und Bushido dann über fünf Klassen Schultische springt, um dieses Kind zu vernichten. Ja. Und damit natürlich dann das Herz erobert von so einem jungen Mädchen in seiner Klasse. Ja, von so einem Allmann-Girl. Ja. Live halt, ne? So wie es halt so läuft. Und dieses Mädchen kommt dann hinten nach der Schule, nach der Klasse zu ihm. Er blutet dann auch so ein bisschen aus dem Gesicht und so. Und sie sagt dann halt zu ihm, Respekt. Und es ist voll cool. Ja, voll fresh, voll Digga, fresh. Von Gönnung her. Genau. Und dann trifft er zum ersten Mal den weisen Alten, ne? Den weisen Alten von Möbel Olfe. Das ist ein Flashback. Bushido wurde in Bontanbusch born and raised, fast schon. Aber ist dann offensichtlich schon in sehr jungen Jahren nach Berlin-Kreuzberg, nein, Berlin-Tempelhof gezogen. Das ist eine kreative Freiheit, die sich der Film nimmt, aber es ist ja auch so ein schönes Bild. Kreuzberg ist halt schön. So also Kotti, Möbel Olfe, wie gesagt, und er sitzt dann in so einem Café und sagt dann, cool, du Sau. Nein, komm mal her, hast du geschlagen? Hast du dich geschlagen? Und sagt Bushido, ja. Wie ist andere? Wie geht das den anderen? Und er sagt, ja, ist im Krankenhaus. Ja, ist guter Junge. Merkt euch das. Er ist guter Junge. So Bushido-Kenner merken schon auf. Ja, seine spätere Existenzgründung wird da schon platziert und später geerntet. Mhm. Ja. Genau. Es ist da schon Foreshadowing drin. Und meisterhaft. Man kann halt diesen alten Mann auch nicht anders als so einen magischen Alten bezeichnen. Das ist wirklich so. Und aber ja, schöne Ecke in Kreuzberg auf alle Fälle. Fast so magisch wie Arafat Abu Shaka. Aber oder der ist noch viel, viel magischer. So magisch. Was der alles kann. Hoi. Aber auf alle Fälle, ja, und dann? Erster Eros mit der Jugendliebe in einer von Elias Mbarek fantastisch beschissen gespielten, ich sag mal, Sexszene. Elias Mbarek macht etwas extrem. Generell muss ich voranstellen, Elias Mbarek spielt den nicht mehr ganz kindlichen, aber auch noch nicht ganz greiften Bushido. Den mittleren Bushido. Wie in Moonlight, nur halt. Young B. Ja, Young B, genau. Young Beezy. Und dieser, also was Elias Mbarek mit dieser Rolle macht, ist hochinteressant, weil Elias Mbarek ist ein sehr, sehr charismatischer und talentierter Schauspieler. Mhm. Was er aber macht, ist, dieses Talent quasi verschwinden zu lassen und Bushido so scheiße zu spielen, wie Bushido sich in seinem eigenen Film selber schlecht spielt. Das ist wirklich überbande. Eigentlich ist das eine Meisterleistung, was Elias Mbarek da macht. Ich würde fast so weit gehen, dass es die beste Leistung seiner Karriere ist. Für ein Ziel, das es sich nicht zu erreichen lohnt, aber dass er trotzdem mit Fahnen und Trompeten und Posaunen erreicht. Mhm. Nämlich sich so über Method oder irgendwie er gleicht richtig seine Level an. Er extrem seine Level extrem an, ja. Komplexe Disassoziation ja. Es hinbekommt, tatsächlich allein durch sein Schauspiel diesen Unterschied, diesen ansonsten zu merkenden Übergang zwischen den Szenen, wo er Bushido spielt und Bushido spielt, verschwinden zu lassen. Mhm. Komplett im Dienst des Films. Ja. Aber so mutig, ist er. Mutig. So ist er. Ja, mutige Entscheidung. Wahnsinn Entscheidung, weil das Ding ist halt, dass Bushido sich halt Elias Mbarek angleicht, wäre andersrum halt nicht möglich. Nein. Und mit Nein. seinem Schauspielinstinkt erkennt er das wahrscheinlich und macht es dann anders. Außer Bushido müsste wirklich den ganzen Film übermotzen, was der gefallen wird ihm aber allerdings auch größtenteils getan. Ja. Wie gesagt, aber es würde halt dann auch wiederum da sein Charisma nicht wirklich stärken, es wäre nur naturalistischer. Aber auf alle Fälle, genau, du hast recht. Also es erfolgt ein, wie ich finde, auch sehr, sehr abrupter Zeitsprung. Plötzlich setzen halt Young B, also Elias Mbarek und das bereits erwähnte Girl halt auch in älter. Und ich fand's halt... Beide Darsteller sehen auch extrem 30-jährig aus. Du hast sehr entrüstet ausgerufen, warum sind jetzt beide 30? Und du hast halt völlig recht. Ja. Aber sind eigentlich, glaube ich, noch in der Schule. Und sie ist Neunklässler halt spielen, das ist völlig gaga. Aber ey, warum nicht? Und die und das Girl, also sie liebt halt den Anis. Aber was sie noch mehr liebt, also ist halt das Kiffen, definitiv. Und sie sitzen halt da und sie rauchen und dann will sie halt mit ihm... So sind sie halt. Ja, und dann will sie halt mit ihm Sex. Scheiße. Kreis geführt. Und es ist eine sehr seltsame Szene, da hast du halt recht, weil er wirkt halt fast verängstigt. Also es soll halt schon so ein erstes Mal sein und dass man schüchtern ist und so, okay. Aber er wirkte auf mich fast so, als wäre er halt so shellshocked von ihrem Angebot. Ja. Also, ne, so, also ob das irgendwie halt illustrieren soll, dass er eben halt, keine Ahnung, dass ihm das sehr am Herzen, dass er es sehr ernst nimmt oder mehr so ein Typ ist, dessen Herz für die Musik, ich weiß, die Szene ist komisch, aber sie poppen dann. Das ist wirklich sehr, sehr komisch, das sieht wirklich eher so nach PTSD-Sex aus, als so ein bisschen, das nach, ist nach erster Romantik, aber es soll ja auch, es ist ja auch gedacht, dass es einen verstören soll, weil in der nächsten Einstellung sieht man, wie der Vater schon mitkifft und wie das Leben der jungen Dame aus dem Ruder gerät. Der Film ist halt erstaunlich anti-Marihuana. Das stimmt. Wie gesagt, auch völlig d'accord mit allem anderen, wofür Bushido steht oder nicht steht. Leute, die kiffen, sind für ihn halt einfach nur so arme Würstchen, die er ausnehmen kann. Die sind für mich Abfall. Die sind für mich Abfall, genau. Ja, und ich habe mich auch gefragt, es gibt dann diese Szene, wo er mit dem Mädel auf dem Bett sitzt und der Vater sitzt dabei und sie guckt zu dritt Chuck Norris Filme, wo ich mich frage, okay, hat sich diese Situation jemals so ereignet? Ich weiß allerdings, sowas kann passieren, also mir persönlich jetzt noch nie, aber sowas kann passieren, von daher weiß ich nicht, vielleicht ist es auch so gewesen. Die Szene danach ist halt mindestens genauso geisteskrank. Weil, nee, die Szene ist toll. Ja, toll, aber völlig jenseits von Gut und Böse. Mhm. Wie erklärt man das am besten? Verzeihung. Bushido beschließt, dass er Bushido setzt sich zu seiner Mutter an den Küchentisch und bittet sie um Geld für Marihuana. Der sich nun entspannende Dialog zwischen einem wahrscheinlich ähnlich ungläubigen Elias Abarek und einer vergleichbar fassungslosen Hannelore Elsner entspinnt. Dient in erster Linie dazu, den ganzen Allmanns und Kartoffels im Publikum zu erklären, wie jetzt genau Drogenhandel funktioniert. Also erklärt es Bushido in Person von Elias Mbarek in einer Genauigkeit. Stimmt, relativ detailliert, du hast recht. In einem auch kleinkindgerechten Ton, damit jeder mitkommt. Wie man das so anstellt, so man kauft sich dann ein Gramm für einen Preis und dann verkauft man das für mehr Geld und dann hört die Mutter auch sehr, sehr aufmerksam zu. Mhm. Und in dem Moment merkt man schon, dass der Film die Mutter wirklich als den dümmsten Mensch der Welt darstellt. Also wirklich als völlig grenzdebil, so, weil die Mutter, also Hannelore Elsner so, das ist ja interessant. Ja, das klingt ja, ja, dann natürlich gebe ich dir 400 Mark, damit du dir ein Pfund von diesem Marihuana kaufen kannst. Das klingt ja wirklich nach einem guten Geschäft. Das Entscheidende bei ihrer Figur für mich ist halt nicht, also, du hast halt recht. Ich meine, damit, selbst dass Achtjährige würden bei so einem Sales-Pitch sehr, sehr skeptisch reagieren. Das Entscheidende bei ihr ist halt, dass sie so ein Fußabtreter ist. Und das sage ich ungern. Aber der Punkt ist halt bei ihr tatsächlich, dass sie einfach zu allem Ja sagt, was ihr Sohn sagt. Und total trotzdem, enabling und rückgratlos. Genau, krass. Das ist der Punkt. Und natürlich unkritisch dann sein Traum, sein Karriereplan oder was konkret sein Berufsplan ist, halt Drogen zu verkaufen. Aber die Szene ist toll, also weil die halt dann auch so Details enthält, wie, also dass er sie erst sagt, er braucht Geld und dann fragt sie wofür und dann sagt er halt, ich will Drogen kaufen. Und dann regt sie sich auf und sie regt sich halt dezidiert darüber auf, dass man Marihuana raucht, weil er immer versprochen hat, er würde nicht rauchen. Und erklärt er, warum das kein richtiges Rauchen ist und so. Also die Szene ist tatsächlich, ich fand die Szene ziemlich komisch. Ja, witzig ist sie auf jeden Fall. aber kacku crazy, wirklich völlig wahnsinnig. Also wirklich, mir fällt kein anderes Wort dazu ein, weil ich hab wirklich gedacht, was gucke ich da gerade? Ist das irgendwie... Ist das so eine LSD-Version von der Lindenstraße, wo Hansi Beimer irgendwie... Das würde, glaube ich, hinkommen. Hansi Beimer hat, glaube ich, zur Zeit, wo wir das hier aufnehmen, in der Lindenstraße, einen Marihuana-Subplot. Und ich glaube, der ist erheblich naturalistischer und authentischer gehandhabt als das, was wir da gerade gesehen haben. Das merkst du. Ich hatte mehrere Momente in diesem Film jetzt gerade, wo ich halt so dachte, okay, das ist nie passiert. Wobei ich mir bei der Szene, ich will ganz ehrlich sein, vorstellen kann, dass sie passiert ist. Ja, aber also, du hattest es ja auch eben angesprochen. Das fand ich ganz interessant. Dass also das halt ein Frauenbild ist, was sich durch den Film zieht. Es gibt keine positiv besetzte Frauenfigur im ganzen Film. Das ist der Punkt. Die Mutter ist positiv besetzt, ja, weil sie kein Rückgrat hat. Und ja, das ist die wichtigste Qualität. Die Mutter ist ja quasi so das Ideal. Das Idealbild der Frau von Bushido in dem Film. Mhm. Und sie ist dieses Idealbild wahrscheinlich in erster Linie, weil sie mutig und wacker. Ständig Schläge in ihr Gesicht und ihre weitere Abdominalregion kassiert, ohne sich zu beschweren und ihm immer Geld gibt, wenn er was braucht. Ja, das ist die Stärke der Frauen. Ja. Das ist die Stärke der Frauen. Einstecken, kochen und halt Geld bereithalten, wenn es gebraucht wird. So eine Mischung aus Fahrradsturzhelm und EC-Automat. Ja, aber der Film ist da nicht unbedingt kryptisch. Es ist halt so. Auf alle Fälle kann dann aber halt Bushido, Young B, subventioniert durch seine liebe Mutter, ins Drogengeschäft einsteigen und kauft sich dann auch irgendwie so ein Frischhaltebeutel, irgendwie so Weed. Und dann gibt's eine kleine Weed-Montage, wie es eine halt so sein muss. Eine Weed-Montage? Ja. Du sagst, du wärst nicht die Street. Die Buds und die Weed und das die, Weed. Die Buds und die Weed. die Weeds, genau. Pops und die Flops. Und was ich halt... Sitz. Was ich halt sehr drollig fand. Also unterbrich mich, wenn du auch noch was dazu sagen möchtest. Aber ich unterbreche dich sowieso. Das stimmt, warum sag ich das? Was ich sehr drollig fand, war halt, dass in dem Film halt dann einem vorgegaukelt wird, dass halt dadurch, dass er Marihuana vertickt, Bushido zum Frauenschwarm und zum Star in jedem Club wird. Was, das ist auch eine Sache, die ich persönlich nicht erlebt habe. Es ist nicht, ja, das kommt mir jetzt auch nicht so dokumentarrealistisch vor. Waren für mich immer in die Situationen, wo ich durch andere und lediglich als unschuldiges Opfer meiner Lage hineingezwungen wurde, habe ich immer als Menschen am eher unteren Ende der sexuellen Nahrungsleiter, Nahrungskette begriffen. Aber mein Eindruck mag mich täuschen. Also ich meine, ich kenne das halt also als Klischee jetzt, ne? Als Klischee, ich habe ja keine Ahnung. Halt wo so von Koks-Dealern und so, dass sie dann so drei Starlets irgendwie am Arm haben und so. Da sind die Leute wahrscheinlich dann auch willig genug, für den Stoff alles zu tun. Ich weiß auch nicht. Aber auf alle Fälle, genau, dann beginnt halt sein steiler Aufstieg erstmal als Marihuana-Verkäufer, Marihuana-Händler. Freier Unternehmer. Genau, freier Unternehmer. Und dann ist er dann so am Feiern im Club, ne, wie es sich gehört. Während im Hintergrund, was mich verrückt gemacht, ich musste dich dann wirklich fragen, ein Song von Bushido läuft. Ja, aus und der zwar, Zukunft. Kleine Lektion hier für die Sonderschule. Es gibt ja diegetische und extradiegetische Musik. Habe ich, glaube ich, schon viel mehr erklärt, weil es der eine Filmfact ist, den ich kenne. Und diegetische Musik ist welche, die in der Szene abgespielt wird. Und extradiegetisch welche, die über der Szene liegt. Und da ist es ganz eindeutig so, dass in dem Club ein Bushido-Song läuft, während Bushido noch als kleiner Haschdealer unterwegs ist. Ja. Entschuldigung, als sehr beliebter Haschdealer unterwegs ist. Ja. Man stelle fest, also es vielleicht hat jetzt schon ein sogenannter Anachronismus. Ja. Hat auch schon der eine oder andere gemerkt, dass es gar nicht so viel um Rappen geht bisher in dem Film. Nee, aber es gab zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch schon mindestens eine Konzertaufnahme, einfach um Zeit zu schinden. Der Film ist 90 Minuten lang. Das erste Mal auf Pause gedrückt, weil ich gehofft habe, dass er zu zwei Dritteln vorbei ist, habe ich nach 38 Minuten Laufzeit. Ja. Es fühlte sich wirklich endlos an. Wir sind jetzt, glaube ich, auch nur durch die ersten 20 durch. Mhm. Es wird wieder so ein, es wird, ich hoffe nicht. Wir müssen mal ein bisschen vielleicht. Wir müssen Strecke machen. Ja, wir machen eine Strecke machen. Ja, aber in dem Club trifft er dann natürlich auch eine weitere sehr zentrale Figur in dem Film, nämlich seine Traumfrau oder so, mit so einem dann sah ich sie Moment auch. Und natürlich wird da dann dieser Kontrast aufgemacht. Sie ist halt so dieses blonde Mädchen aus gutem Hause. Mina Tanda, bekannt aus Schule, wenn mich nicht alles täuscht. Ah, du hast recht. Das ist Mina Tanda, stimmt, ja. Nee, das ist die Mutter. Nein, das ist die Mutter. Ich glaube, die heißt, das ist die... Caroline Schuch. Caroline Schuch als Selina. Young Bees große Liebe. Und da kommt da beginnt dann diese praktisch diese Kulturclash. Das ganze Kulturclash-Drama so irgendwie. Ja, wir befinden uns in einer Wilmersdorfer Villa, wo Bushido sitzt bei den Allmanns, bei den personifizierten Allmanns persönlich zu Hause und kriegt es nicht geschissen, eine Cocktailtomate zu essen. Ja, nee, das ist zu schwierig. Und also die Familie, diese Allmann-Familie, wie du sagst, wird halt auch dann, wie gesagt, dargestellt von so Bernd Eichinger Rennpferden wie Uwe Ochsenknecht, Katja Flint und das war's. Ja. Und die haben einen Butler und haben dann halt so fast so einen, nee, nicht fast, so einen cartoonartigen Dialog, wo sie praktisch Bushido dissen, weil er Moslem ist. Aber auch wirklich so, ja, und da tragen die Frauen ja alle Kopftücher und vielleicht muss ja die Selina dann auch ein Kopftuch tragen und hier, was, warum denn kein Schweinefleisch? Und also es ist halt so wirklich so eine Strichliste. Bis er dann halt auch so den Kanal voll halt hat und die Villa, also aus der Villa stürmt. Weil, wie man auch echt sagen muss, das jetzt auch nicht so höflich war, wie die mit ihm gesprochen haben. Was ist mit meiner Ehre? Ja, genau. Ja. Auch. Du hast aber den emotionalen Breakthrough von Bushido geflissentlich verschwiegen. Ja, oh, okay. Es gab eine ganze Szene. Vielleicht habe ich ihn auch nicht gemerkt. Vor dieser Szene gab es eine ganze Szene, die auch wieder unfassbar lang gedauert hat. Oh mein Gott, der hat auch. Wie Bushido mit seinen Vater anruft und mit ihm ein Streitgespräch übers Telefon führt und er so am Ende sagt so, ey, fick dich, du Hurensohn, was rufst du mich an? Und er hat ihn angerufen. Naja, ist er. Ja, hat er auch. Er ruft und, praktisch seinen Vater an, um zu sagen, dass er doof ist und nicht ernähren will. Und dann ist Bushido betrübt und K1 versucht seinem Meister mit Speichellecken und Füßeküssen ein wenig Erheiterung zu verschaffen. Und hilft ihm dann so bei den Proben, beim Soundtrack. Und in der Szene dachte ich auch, hat K1 einen Schlaganfall gehabt? Er hat halt so einen sehr, sehr markanten Gesichtsausdruck, wo er die rechte Augenbraue sehr, sehr weit nach oben zieht und dabei halt wahrscheinlich irgendwie so versucht, so sozial zugänglich und trotzdem besorgt oder smart oder frech irgendwie rüberzukommen. Aber es sieht halt so aus, als wäre irgendwie so ein Botox-Job nur halb ausgeführt oder schiefgegangen. Aber du hast recht, das ist halt seine einzige Funktion. Ja, und wie gesagt, in der Szene spielt Bushido halt das erste Mal in dem Film gut, weil er richtig angekotzt ist. Ihr Behinderten, ihr Mongos, ihr Fotzen, ihr Stricher und so weiter und so fort. Weil irgendwie, ja, er ist traurig wegen seinem Vater, dem. Ich meine, ich will auch nicht. Ich will auch sagen, so die Situation mit dem Vater wäre für jeden scheiße. Also das ist halt, es ist deprimierend. So, ich sag das jetzt einfach mal. Es ist halt, ob jetzt der Film emotional gelingt oder nicht. Das ist sehr, sehr deprimierend. Aber natürlich so diese Darstellungsweise mit, wo er dann der gequälte Künstler ist und man auch das Gefühl hat, dass alles irgendwie nur darauf hinarbeitet, dass Bushido halt Leuten in seinem Leben irgendwie die Meinung geigen kann, wie seinem fiktionalen Vater dann so irgendwie, ey, du hast dich nie gekümmert und jetzt rufst du, soll ich mit dir reden, bla und so. Und dass man allen nochmal richtig schön die Meinung sagt, was er halt am liebsten macht. Ja, also wie gesagt, wenn Bushido nicht so gut im Aussprechen von Vokalen und Konsonanten wäre, würde er wahrscheinlich irgendwo in Tempelhof in ihrem Vorhang hocken und sich die Falschparke aufschreiben. Ja. Und halt manchmal so vielleicht aus dem Fenster schreien oder und, so. Und über Danke Merkel auf Facebook posten. Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Auch eine Sache, die in Frage kommt. Ja, das zum Glück hat er den Weg in erwerbsmäßigen Drogenhandel gefunden und ist diesem Leben dann gerade noch so von der Kippe gesprungen. Was aber nicht heißt, dass er keine Facebook-Diskussion im Danke-Merkel-Stil führt. Wahrscheinlich schon. Jetzt, wo ich gerade dran denke. You can, man kann beides machen. Man ja, kann beides can machen. Be two things. Ja. Ja, nachdem diese Nummer irgendwie bei Ochse Uwenknecht, dem seine Familie durch ist, poppt er die Tochter von ihm auf der Wartebank von der M29 in Grunewald? Nee, die schleichen extra in die Villa zurück, um es auf dem Fell von der toten Katze. Achso, ja, stimmt, sie machen beides. Sie machen beides hintereinander, das stimmt. Und ficken dann auf so ein Katzenfell, was ich mir wirklich absolut sicher bin, dass es das nicht gibt. Niemand macht aus seiner toten Katze halt so einen Fellvorleger wie so ein Löwenfell oder so, nur halt irgendwie in Gästehandtuchgröße. Aber auf dem, diesem gar fantastischen Objekt wird durch beide der Koitus vollzogen und die Mutter kommt rein und sieht das Ganze und geht wieder weg. Genau, um Katja Flint so richtig eins reinzuwürgen, hat denn ihre Tochter ganz laut Sex mit Young Beezy. Und da muss man auch sagen, kulturelles Cuckolding. Der kommt noch oft thematisch vor. Cuckolding ist auch ein roter Faden, der sich durch diesen Film zieht. Strecke machen, ja. Aber nee, der Kontext, man muss auch dazu sagen, dass all diese Bumserei auf die Initiative von Selina, also von der Frau halt passiert. Und der Kontext oder zumindest der Subtext auch ein bisschen ist, dass sie halt auch ihre Familie provozieren will mit so einem Bad Boy Boyfriend wie halt Bushido. Und das gibt dem Ganzen, also der ganzen Beziehung auch von Anfang an so eine ganz komische Richtung, die dann auch halt irgendwie echt seltsam ist, weil sie wird halt offensichtlich angeturnt auch davon, dass er so ein Bad Boy ist und so. Und, ja. Auch Bushidos kreative Energie ist beim Notizenschreiben auf mich abgefärbt, wenn ich das gerade so lese. Ist die Notiz sogar fast schon ein wenig rap-lyrisch, weil die sich liest, fick die Olle auf dem Katzenfeld und kack die Allmanns kulturell. Ja, exakt. Ja. Das ist die Line, ja. Und dann Subtext wird zu Text. Kriegt er aufs Maul in der nächsten Szene am Schlesischen Tor, wo er seine Drogen vertreibt. Kriegt er auf die Fresse von seinen Feinden. Genau. Weil er ist ja auch noch im Drogengeschäft. Und ja. Ach so, und das ist dann ist das dann die Szene, wo die auch schon bei seiner Familie, genau, wo Hannelore Elsner schon wieder aus dem Kopf bekommt. Hannelore Elsner schon wieder auf die Fresse. Aber so richtig zünftig. Diesmal von Drogenfeinden von ihrem Sohn. Ja. Dem ihren Sohn. Nicht Feinden von Drogen, aber Feinden. Ja, die wollen seine Drogen haben oder sein Geld. Sein armer kleiner Stiefbruder wird dann auch irgendwie so gefesselt und geknebelt. Ja, und kriegt auch auf die Nuss. Es ist echt finster und dann kommt er nach Hause und tröstet die dann so ein bisschen. Familie im Brennpunkt. Ja. Allerdings mit Ariflex Filmkameras gedreht. Mhm. Ich habe halt auch echt gedacht, so, ja, ich weiß nicht, die von Hannelore Elsner gespielt, die kennt das irgendwie nicht anders. Das ist halt echt irgendwie deprimierend. Aber gut. Es ist wirklich super düster. Und alles daran ist nicht angenehm oder erfreulich. Das, wie gesagt, die ersten 60 Minuten sind schwer erträglich. Die letzte halbe Stunde ist entgrenzter Wahnsinn. Ja, das kommt hin, ja. Er muss ja noch einen letzten großen Deal machen. Mhm. Weil er hat immer noch so... Es gibt immer den letzten großen Deal. Weil er noch Marihuana vorrätig hat, das unter die Leute gebracht werden muss. Und das will er in einem letzten großen Geschäft dann machen. Natürlich fliegt er dabei auf, wird von Zivilfahndern aus dem Bus gefischt. Haben sie auch noch so einen richtig schönen alten 60er-Jahre BVG-Bus irgendwie organisiert. Aus den 60ern, aus Bushidos Jugend, genau. Aus Bushidos Jugend. Aber es ist ein sehr alter Bus, ja. Ich muss lachen, weil... Damals also mit Kartoffeln und Zigaretten am Bahnhof zugehandelt. Mit Nylonstrümpfe, genau. Auf jeden Fall hat der alte Profi seinen Personalausweis in demselben Rucksack wie die Drogen deponiert. Er wirft auch beides weg, aber es ist beides in seinem Rucksack. Kommt das erste von zwei Malen vor den Richter. Und beim Richter wird er verurteilt zu einer Ausbildung als Maler und Lackierer. Bushido wird nicht müde, das zu betonen, das fand ich auch auffällig. In den Off-Texten spricht er das dann auch immer komplett als Maler und Lackierer. Irgendwann kann er ja sagen, ja, ich bin Maler geworden. Aber er ist Maler und Lackierer. Er hat immer noch einen wirklich fühlbaren Stolz auf diese abgeschlossene Berufsausbildung. Ich lege mich hier an dieser Stelle fest, die einzige positive Charaktereigenschaft von Bushido ist, die ich in dem ganzen Film oder generell ausmachen konnte, dass der stolz darauf ist, eine abgeschlossene Ausbildung für irgendwas zu haben. Das ist cool. Also es ist überhaupt nichts zu sagen. Das gute Recht ist eins und eine Sache, aus der man zu Recht Zufriedenheit schöpfen kann. Ich dachte die ganze Zeit aber nur, es wäre halt ein Witz, weil er ja ein Sprayer ist. Ja, aber das wird dann halt mehrmals als lustiger Gag benutzt. In der Szene, die darauf folgt, sieht man dann halt auch, wie er mit einem gewissen Herrn Flair fleißig malert und lackiert. Und zwar Berliner S-Bahn. Und dann kommen da aber auch so Sprayer-Feinde und hauen sich mit denen, weil als Sprayer hat man offensichtlich auch Feinde. Die hauen sich ja dauernd, ich weiß nicht, die hauen sich halt viel. Das ist Berlin. Immer wenn die andere Sprayer sehen, Berlin hauen die sich. Berlin ist streng, so hart wie Stein, Berlin könnte fast mein Penis sein, sagte der einst MC-Frauenarzt. Ach gut, dass du es gesagt hast, ich hätte es jetzt nicht mehr gewusst. Ja. Es gibt wieder die üblichen hohen Männlichkeitsrituale, so auf Moppe und Malern und Lackieren. Flair und Bubu sind in dem Zeitpunkt wird Bushido mittlerweile selbst von Bushido gespielt. Okay, ach so, stimmt. Ja. Oh mein Gott. Da, da ist er dann plötzlich plong, hat er fast unrasierbaren 3-Tage-Bart. Die Ausbildung zum Maler und Lackierer hat ihn halt zu Bushido. Hat ihn wirklich transformiert. Ja. In der Tat. Ja, von Elias Mbarek in Bushido. Ja. Ja. Und ich an dieser Stelle weiß ich schon immer gar nicht. Aber nee, genau. Bushido hat auch sehr, sehr stolz gesagt, dass er die Ausbildung statt in 3 Jahren schon in 1,5 Jahren aha, hat. Kann man ja auch mal stolz sein. Ja, kann man. Das ist, wie gesagt, so völlig legitim. Und diese Freundin von ihm, Selina, diese Freundin von ihm, mit der er aus wirklich unerfindlichen Gründen noch zusammen ist, ist halt nicht so zufrieden mit Bushido. Kommt das jetzt? Ja, weil er seine Rapperfreunde zu asozial findet. Sie findet, also, wie gesagt, das ist halt, diese ganze Beziehung ist so unerklärlich, weil sie kommen halt offensichtlich aus anderen Welten und ich meine jetzt nicht, dass es immer ein Problem sein muss. Also, sie haben offensichtlich völlig andere Interessen, völlig andere Lebensziele, können ihre gegenseitigen sozialen Kreise nicht leiden und streiten sich die ganze Zeit nur. Die animalische Sexualität des Fremdländers. Ich schätze. Aber das Problem ist halt, dass es halt im Subtext vorhanden ist. Leider ist das so. Leider ist das ein sehr deutscher Film. Das stimmt. In jeglicher Hinsicht. Mhm. Woher allerdings auch nochmal super geschicktes Foreshadowing von Otto Eichinger. Es gibt eine Szene, wo Bushido seine Mutter fragt, was sie sich gerade im Radio anhört, und sie sagt, Schlange, Karel Gott. Mhm. Und da weißt du schon, Karel Gott. Mhm. Behalten wir mal im Hinterkopf. Es wird später noch wichtig. Ja, merkt euch das. Wie kann man nur Gott heißen? Ja. Man kann Eichingers Drehbuch. Wir hören ja an Karel Gott, so kann man Karel Gott heißen. Die Sache ist halt die, mir ist jetzt halt so, es ist tatsächlich. Es gibt noch so ein total random Mittagessen bei der Oma, bei der Mutter. Mhm. Auch wieder bei Hannelore Eichinger, wie sie Couscous mit Gemüse gemacht hat und sie essen es dann und reden über, ich hab's vergessen, was, irgendeinen Scheiß. Nee, es führt, glaube ich, direkt, also ist tatsächlich, ich hab's auch vergessen, aber diese Essensszene mit der Freundin und Bushido und ihr führt halt direkt dazu, dass Bushido tatsächlich mit seiner Freundin zusammen seinen Vater aufsucht. Und das ist halt das Entscheidende. Also es geht halt im Moment darum, halt um die Stärke der Frauen und so, wie stark und tapfer seine Mutter ist, indem sie sich halt, wäre jetzt fürchterlich falsch raus. Weil natürlich ist es ihr nicht ihr vorzuwerfen, dass sie halt oft aufs Maul bekommt. Das ist absolut nicht ihre Schuld. Aber halt, sie ist halt trotzdem ein Fußabtreter. Es tut mir so leid. Ja, der Film stellt sie so dar. Ja, das soll man machen. Als rückhaltloser Mensch, der... Ich meine, wie gesagt, das, was der Film am Ende mit ihr macht, ist völlig widerlich. Genau, schweigend ertragen. Schweigend ertragen ist das, was man halt erwartet von einer guten Frau. Und auf jeden Fall aber besucht dann Bushido zusammen mit seiner Partnerin den Vater. In einer extrem deprimierenden Szene in dessen neuer Assi-Bude mit seiner neuen Assi-Frau. Das klingt jetzt fürchterlich, aber genauso ist es halt so dargestellt. Ja, klar. Dosenbier und einem riesigen Aschenbecher. Wenn absolut klar, sogar bis ins Make-up hinein als Untermenschen dargestellt. Was mir dabei auffiel, war, dass der Vater von Bushido so spielte und sprach, vom Gestus her, wie Michael Santos von Künstler.tv. Der eine oder andere wird sich vielleicht noch erinnern, auf Alex, dem offenen Kanal, dem offenen Fernsehkanal von Berlin, hatte er eine Call-In-Show. Ah. Es gibt da so einige Highlights auf YouTube noch zu sehen. Oh Gott. Hallo, bitte. Michael Santos. Typisch Berlin halt, eine extrem deprimierende Story von... Sehr, sehr traurig. Sehr traurig. Der hat systematisch von so mehreren Trollen fertig gemacht. Das ist, will man hier gar nicht wiedergeben, aber es ist... ein Stück Berliner Geschichte. Das ist eine interessante Assoziation. Ich fand, der Vater spielt halt so ein bisschen wie so ein Berliner Theaterschauspieler. So ein kerniger Alter. Ich wusste doch nicht, was ich machen sollte, mein Sohn. Ich habe doch auch getrunken und so weiter und so fort. Und wie gesagt, ich bin jetzt nicht irgendwie absichtlich... Er redet halt so, tut mir leid. Und ja, es ist komisch, was der Film mit Akzenten und so macht, aber... vieles an dem Film ist komisch und wie gesagt, diese Akzente noch mit am wenigsten eigentlich. Und das ist dann wieder eine Szene, wo Bushido erneut seinem fiktiven Vater aus dem Bedürfnis daraus, dass ich das verstehen kann, nochmal die Meinung geigt und sagt, wie schlimm er ist. Und endet dann auch damit, dass er rausstürmt und halt sagt, du bist für mich gestorben. Hm. Wo ich, muss echt sagen, wo ich, du bist tot für mich halt effektiver gewesen wäre. Aber gut, das ist seine Entscheidung in dem Moment. Dass du dann nur so spitzfindig wirst. Es wäre so ein guter Moment für so ein du bist tot für mich gewesen. Egal. Auf jeden Fall, dieses Treffen wirft ihn aber schon aus der Bahn auch mit seinem Vater. Ja, er ist traurig und spielt ganz viel Playstation. Ja. Also ich zitiere lediglich. Ja. Ich habe dann ganz viel Playstation gespielt, weil es hat oh mein Gott, dieses krasse Erlebnis hat mich voll aus der Bahn geworfen. Ist das wahr? Es ist in dem Film. Oh nein, ich habe es verdrängt. Dann habe ich das verdrängt. Ja, okay. Ja, und er spielt dann Bushido Blade und da kommt ihm ein heller Gedanke. Richtig. Katsching. Ja. Da kommt die Erleuchtung her. Siehst du, ich dachte, er guckt eine Doku auf Dreisat. Nee, er spielt auf der okay. Auf der allerersten Playstation das allererste Bushido Blade. Der Schlüsselmoment. Bushido. Ja. Mhm. Ja. Und das wird dann, er googelt das dann, beziehungsweise Yahoo das wahrscheinlich, also zu der Zeit, wo... Oder Alta Vista das? Oder? Ja, weil, also, Ask wie gesagt, die Timeline wird da ein bisschen fuzzy, wie man so sagt. Mhm. Aber durch Internetrecherche, sagen wir mal, an einem Computer, der offensichtlich bei ihm zu Hause steht, was auch uncharakteristisch ist, aber vielleicht ist der Erwerb, der Vertrieb von Drogen so ertragreich, dass... Er ist doch jetzt Maler und Lackierer, macht das jetzt nicht mehr. Stimmt. Ich weiß auch nicht, wie ich mir es... Also. Ja, aber da sieht er, was Bushido heißt, und es ist der Weg des Kriegers und findet er gut. Und lässt er sich dann Tattoo machen schon? Ist das da? Nee. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Tätowierung doch, dann... Ja, da kommt die Tätowierung. Da erfindet er sich ja neu. Ja, ja. Er wird wiedergeboren als Bu. Ja, als und der Bu. Lässt sich das große B auf den Hals tätowieren von Martin Semmelrogge in einer extrem würdelosen Kleinstrolle. Ja. Er sagt dann so, ja, einen Schwanz tätowieren. Und dann sagt Bushido, nein. Ja, dann kannst du ja gleich deine Mutter reinschieben. Und dann kassiert er von Bushido und dessen Entourage mehrere Schläge. Und führt dann trotzdem noch seinen Auftrag aus und macht ihm das B auf den Hals. Das war halt auch wirklich jetzt in Gänze die Martin Semmelrogge-Szene. Ja. Ist auch komisch, ich würde halt einem Tätowierer, den ich vorher der eine Nadel schwer verletzt habe, nicht unbedingt mich direkt danach tätowieren lassen. Aber es ist Martin Semmelrogge, also. Ja, und es ist auch ein gewisser Fringe-Lifestyle, den Bushido in der Phase seines Lebens pflegt. Er ist in dem Moment aber auch wirklich so ein bisschen, also so eine Lehrerin in einer Lebenskrise, die sie neu erfindet. Wie ein pubertierendes Mädchen. Ja, genau. Ich bin jetzt Goth. Delfina. Ich bin jetzt, bitte sprecht mich jetzt alle noch an mit Saphir Blue oder so. Keine Ahnung. Das ist übrigens auch gemein, weil Leute in Lebenskrisen sind absolut erlaubt, sich selber zu erfinden. Aber wenn ich Bushidos Freundin wäre in der nächsten Jeder Folge... Jeder ist immer dazu herzlich eingeladen, natürlich. Sich selbst zu erfinden. Ich will nicht zu gemein sein. Und, aber es ist Bushido. Aber es hat schon was Infantiles, was er da macht. Und vor allem, ja, genau. Wird halt auch durch nichts anderes motiviert, als dass er beim Playstation-Spielen halt diesen hellen Gedanken hatte. Wir kommen dazu, wie wir dazu kommen, aber der nächste große Aha-Moment wird einer für die Ewigkeit sein. Okay, genau. Schließen wir zunächst einmal ab mit dieser Neuerfindung, weil dazu gehört auch, dass er natürlich seine Freundin aus irgendeinem mir auch unerfindlichen Grund in eine U-Bahn-Station einlädt, um seinen neuen Namen mit ihm zu feiern. Was halt tatsächlich das Setup ist von dem Ganzen. Was, also wenn ich halt eine erwachsene Frau wäre und jemand würde mir sagen, triff dich mit mir und meinen vier Spreerfreunden in einer U-Bahn-Station, weil ich mir einen neuen Namen gegeben habe, den ich mir auch habe tätowiert. Ich weiß auch nicht, ey. Ich würde dann halt auch schon mal die Nummer vom Krisentelefon durchgeben. Wäre eine Idee. Ja. Und als die ankommt natürlich, und wie gesagt, diese junge Frau ist halt auch nicht sympathisch gezeichnet, weil sie mit Bushido zusammen ist und da die ganze Zeit darüber meckert, dass... Ja, aber ich meine, ihre Rolle im Film ist halt, mit Bushido zusammen zu sein und die ganze Zeit über alles zu meckern, was er tut und macht. Wie eigentlich alle Frauen. Ja, wie sie halt so sind. Ja, es ist wirklich so. Und sie kommt halt in der U-Bahn-Station Deutsche Oper, sehr schöne U-Bahn-Station, an. Und natürlich ist Bushido sich auch wieder am Beulen mit so einer anderen Spray, wie gesagt, die können nicht aneinander vorbeigehen, ohne sich zu hauen. Und dann sagt sie halt, hält sie ihm so einen Standpunkt und sagt halt, ey, weißt du, dieses ganze Macho-Getue, da geht's doch gar nicht um mich, da geht's ja nur irgendwie um euch und euren Macho-Scheiß. Womit sie vollkommen recht hat, was halt komplett akkurat ist. Und dann passiert das, was halt immer passiert in dem Film. Dann gibt's halt, wie nennt man das, Backenzucker. Ja. Für die junge Dame. Ja. Die wird dann auch nochmal schön gehauen von Bushido. Kriegt dann auch nochmal eine Ehrenmannschelle. Und ja, das ist die Hauptfigur. This is our protagonist. Das ist unser Held, ja, genau. Ja, mit dem, kann ja mal passieren. Mit diesem quietschfidieren Frauenschläger. Ist aber halt auch so eine alte Meckerziege, ne? Nein, sie hat völlig recht. Alles, was sie in dem Moment sagt, dass er eine Marmel hat, ist völlig legitim, weil woher soll sie wissen, dass er später noch ein Recording-Artist mit Echo und Integrationsbambi und 20 Trilliarden verkauften Schallplatten wird. In dem Moment ist ihre Einschätzung von seinem Leben, das so langsam aus den Fugen gleitet, weil er mit Assis wie Flair rumhängt, routinemäßig Sachbeschädigung betreibt und sein Geld mit nichts verdient, komplett akkurat. Ich gehe außerdem auch noch mal weiter. Das ist halt eine Kritik, die man sich anhören kann und dem man auf eine produktivere Weise begegnen kann, als indem man einer Frau eine reinhaut. Aber das ist halt, ja, das ist unser Protagonist und mit ihm sollen wir mitfiebern, mitleiden, Empathie empfinden und Sympathie zulassen. Naja. Ja, wie gesagt, die Beziehung endet natürlich dann an der Stelle, wer hätte es gedacht. Und unser Held ist ganz traurig. Ja, und es wird dann halt schlimm. Auch, kriegt dann so eine Anfärbung von ich Armer muss unter Alltagsrassismus leiden, weil die blöden Almans halt nicht verstehen, wie leidenschaftlich ich bin. Also auf jeden Fall, halt der Film an sich ist schon ein bisschen so ein leidenschaftliches Fanal für so eine gewisse, und das ist auch kulturell übergreifend, weil es gibt ja viele Leute, die sind, aber für so eine gewisse Art von Maskulinität, die halt genau, die einfach auch mal so sich Bahn bricht so. Also es gibt da später noch eine Szene, auf zu der wir hoffentlich kommen, wo ich auch... Gleich die Anschlussszene zeigt ja das. Also das ist ja dann diese Backstage-Szene, wo er da so sitzt mit seinem zeigenden Manager, der sie dann so, ihr seid wie Tiere! Womit er recht hat und die als Tiere bezeichneten dann halt auch nichts anderes machen, als Achselzucken zuzustimmen. Na, es gibt halt eben, er kriegt halt so ein bisschen, Bushido ist an dem Punkt dann schon erfolgreich. Man muss echt sagen, dieser ganze Kram mit seiner Rap-Karriere ist sehr, sehr schmuddelig zum Teil gemacht. Also sehr unübersichtlich und... Passiert halt in vagen Andeutungen in dieser komischen Rahmenhandlung, die sich in und um den Tourbus herum abspielt. In dieser Szene, die ich jetzt gerade angesprochen hatte, wo so Groupies in so einer Tiefgarage von irgendeiner Echo-Verleihung wahrscheinlich rumlungern und ihm dann halt, obwohl sie sogar noch einräumen, selbst verpartnert zu sein, mit ihm den GV sie können nicht widerstehen, was sollen sie machen? Ja, muss er sich dann für seine provokanten Texte und so eine Ausdrücke rechtfertigen. Er rechtfertigt sich aber nicht. Das ist halt. Ja, nee, tut er nicht. Was ja auch zum gewissen Grad okay ist, weil Musik ist Musik und Texte sind Texte. Es ist wahrscheinlich besser, als wenn er es versuchen würde, weil was würde dabei herauskommen? So. Also, aber das ist halt in Anlehnung auch dieses Konzert vom Brandenburger Tor und eine im Raum stehende Konzertabsage, weil er halt so provokant ist, ist eine Anspielung auf diese ganze Geschichte mit Monika Griefhahn und der SPD. Und den ganzen Indizierungen von der, Verzeihung, ich habe gerade Cola getrunken und muss ein bisschen aufstoßen, den schon da mehrmals erfolgten Indizierungen von ganzen Alben von Bushido. Mhm. Das ist so ein bisschen so, ja, aber wie gesagt, auch nur in sehr eierlosen, nebulösen Wortwechseln. Ja. So eine, ja, blöde Mehrheitsgesellschaft unterdrückt meine künstlerische Freiheit, Hurensohn zu sagen und öffentlich zu skandieren, welche Leute ich entweder töten oder im übertragenen Sinne vergewaltigen möchte. Ich finde es halt, also im Grunde genommen hast du aber recht, was soll man sonst machen? Es gibt ja dann die Szene, wo dieser Musikmanager dann zu ihm sagt, ja, Leute haben Probleme, auch weil du so frauenfeindlich und homophob bist. Und die Reaktion ist im Prinzip so, ja. Also ich meine, was soll er aber auch sagen? So soll er sagen, er ist es nicht? Also ich finde auch die nicht, dass es gut wäre. Ich meine nur, was will man daran erklären oder so? Ja. Gibt's ja nicht. Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien ist auch eine sehr, sehr angreifbare Institution, muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt auch nicht ein Sittenwächter-Fan oder so. Teile die Mittel, Methoden und vor allen Dingen die Arbeitsweise ganz und gar nicht. Aber Es ist also symbolisch, dass diese Gelegenheit, mal was Profundes zu sagen, so recht gleichgültig verstreichen lassen wird. Ja, es ist offensichtlich halt nicht sein. Ja, und da die Szene endet halt mit noch so einer Cuckolding-Reminiszenz. Wo, genau, wo so ein Scheuer. Wo wir sehen, wie Shakusa und K1 wirklich auch bildinszenatorisch meisterhaft umgesetzt. Im oberen Teil des Tourbusses hat Poppen. Mit so einem Groupie, so genau. Ja. Und der Verlobte von einer dieser Edeldamen kommt gerade zum Tourbus und will es halt nicht wahrhaben, dass seine, der K1, ja, der halt sich nicht geniert, vor den Noten Cialis zu nehmen und genau, vor allem für den Style und das Geld lebt, dass er mal eine. Und dann gehen die auch noch beide. Hafenrundfahrt mit seiner Alten gemacht hat. Dann gehen die auch noch beide an dem Typen so vorbei, ja, und machen sich die Hose zu und so. Und irgendwie, so, ich weiß nicht, soll man das cool finden, anstatt irgendwie nur so befremdlich und irgendwie eklig? Ich fand es halt wirklich seltsam, dass dieser Film halt so eine absolut belegbare Obsession mit Cuckolding hat. Fand ich einfach cool. Ja, das ist sehr zeitgemäß in dem Sinne. Man kann es nicht ignorieren, das ist so. Ich musste auch erstmal das geistige Bild von Shakusa und K1 beim. Ja. Es war viel auf einmal. Ich hatte auch, also es anfing, gibt es jetzt eine Sexszene mit denen? Oh nein. Ich meine, sie ist jetzt nicht zu detailliert, aber. Wie gesagt, Bushido hat dann erfolgreich klargemacht, dass er seine Homophobie nicht zu reduzieren gedenkt. Nee. Es ist einfach nicht sein Interesse, was soll man sagen? Yay. Es ist nicht sein. Ja, hey, cool. Ich weiß es nicht. Cool. Dios mio. Aber dann, wir erfahren dann, also wir wechseln dann nochmal in die Vergangenheit. Oh Gott, ey, es ist so nur, was ich dir auch gemacht habe. Und erfahren dann nämlich noch den Erweckungsmoment. Warum jetzt die 100.000 Euro Frage ans Publikum? Okay, was ist der Grund, warum, wir haben zwischendurch noch so stupid shit, wo er bei den Almans in Wilmersdorf ist und sagt, bla. Er versucht seine Freundin wieder zu kriegen. Egal, spielt keine Rolle. Ja. Viel wichtiger ist, was denkt ihr? Warum hat Bushido angefangen mit Rappen? Was war die Initialzündung? War es der Erlkönig? Der Erlkönig damals in der Grundschule war lediglich die Saat, die erstmal gedeihen musste. Und der Keim, der den Mutterboden durchbricht, der inciting incident für Bushidos Rap-Karriere, never forget, der 11. September. Ember. 9/11. Oh, 9/11. Das ist tatsächlich so. Ja. Er kommt dann nach Hause. Auf einmal passierte etwas völlig Unerwartetes. Ich denke, ja, was passiert? Irgendwie, keine Ahnung. Das Finanzamt kommt rein, Staatsanwaltschaft, und wollen seinen Penis pfänden. Das wäre sehr unerwartet. Nein, es ist der 11. September. Du hast es dann noch so, der 11. September? Und dann war es halt auch noch so. Und dann gibt es halt diese Szene, wo halt er mit seiner Mutter und seinem Stiefbruder halt völlig entsetzt halt da die Twin Towers einstürzen, ja, sieht. Ich muss euch nicht erzählen, was 9/11 war. Ja, muss man nicht. Ist allgemein bekannt, aber da merkte ich, okay, bei allem, was recht ist, aber dieser Film ist nicht normal. Es ist halt doch sein Grund, warum wir uns damit beschäftigen. Weil das ist schon völlig einer der Momente. Kompletter Wahnsinn. Das ist Tommy Wiseau Level, das ist Easy Rider 2, The Ride Back Niveau an Schwachsinn. Der Tag, an dem die Türme fielen, begann ich mit dem Rap. Ich meine, er hat vorhin ein bisschen gerappt, muss man sagen. Ich kannte ja auch Flair schon. Ja, er hat nicht gerappt. Das konnte er. Ein bisschen. Und ja, und mit Flair hat er vorher schon so. Rappers Deutsch von Manfred Sechsauer, Thomas Gottschalk und anderen. Genau. Also mehr gab es ja nicht. Der einzige Rap-Song, den es gab, genau. Mhm. Aber auf jeden Fall reagiert Bushido natürlich auf 9/11 so wie viele andere Menschen. Nämlich, er denkt sofort an seine Ex, die er gehauen hat. Und Ich hab eine Sache begriffen. Ich wollte leben. Genau, und er wollte. Und dann also musste ich Musik machen. Ja. Und dann schreibt er auch, du bist mein Schmetterling. Oder wie immer dieses Lied heißt. Nee, es ist nur so ein älteres. So, aber auch so. So ein ganz altes Royal Bunker Tape wird dann noch rausgekramt und eigentlich. Das ist aber ein Song von Bushido, den ich kenne. Ich kenne halt, das ist so ein Schmalznummer, den ich kenne. Auf jeden Fall, er schreibt dann so ein Liebeslied und vertickt dann sein erstes Tape an, ich glaube, ja, du hast recht, die Firma heißt, glaube ich, ein echt Royal Bunker und heißt, glaube ich, aber in dem Film Hardcore, kann es das wird, sein? Es wird vermischt Royal Bunker, I Love Money Rock... Royal Bunker, I Love Money Records und Agro Berlin. verschmilzen in einem Amalgam, okay, das sich in dem Film Hardcore Records nennt. Mhm. Dessen fortschreitender Erfolg visualisiert wird durch das Graffiti an der Außenwand des, genau, Subparterre. Ja, so ein schönes Kreuzberger oder was auch immer, Subparterre. Wo der Herr Bushido dann seine ersten Erfolge feiert. Und ich muss auch wieder wirklich sagen, dieser Teil, dieser ganze Rap-Teil ist halt echt auch so schluderig. Es ist halt so, es passiert halt irgendwie so, ne? Und die eigentliche Karriere nimmt halt nicht von viel Bushido Raum ein. So. Sehr, sehr heute die Polter erzählt. Ja. Weil dann unmittelbar vor meiner Montage wirklich, gibt es noch einen Konzertauftritt, dann trennt er sich von dem Label. Das ist drei Minuten. Er ist beim Label, er will das Label loswerden, oder das Label will ihn loswerden. Das ist halt total traurig, ja, weil also er ist ja dann musikalisch mit Flair quasi verpartnert. Mhm. Genau, es gibt dann noch Sonny Black und Frank White. Oder, ja. Aber Flair und Flair Bushido. Und Bushido sind quasi Mann und Mann. Mhm. Und Bushido will aber nicht mehr, weil er zu wenig Geld für seine Arbeit verdient, seiner Meinung nach. Da haben wir es wieder. Der schnöde Marmon macht es dann wieder aus. Wirklich viele andere Interessen außer Geld und Mullen hat Bushido nicht. Da sitzen sie halt wieder vom Möbel Olfe in einem schicksalshaften türkischen Café. Mhm. Und wenn nicht der magische Opa, soll am Nachbartisch sitzen und mitkriegen, dass Bushido Geldprobleme hat und sich nicht aus seinem Vertrag rauskaufen kann. Der beste Teil der Szene ist allerdings, wie Flair dann halt sagt, nee, ich mache aber weiter bei denen. Das ist ein emotionaler Moment. Genau, und Bushido dann sagt, ja, okay, war eine schöne Zeit. Und dann geht Flair halt so weg und ich hätte mir so gewünscht, dass diese Musik aus Charlie Browns Weihnachtsfest eingespielt wird, hier so mit hängendem Kopf vom Tisch weggeht. Das sieht so geil aus. Das sind die kleinen Sachen in dem Film, die mich dann wieder zurückgebracht haben. Im Großen und Ganzen ist der Film eine geschmackliche und inhaltliche Zumutung, aber diese Szenen sind pures Gold, weil wirklich irgendwer muss ein Gift daraus machen, wie Flair an dieser Szene vom Tisch weggeht. So mit hängendem Kopf und seiner Cappy und so richtig so mutlosen Schultern und einem eingefrorenen Gesichtsausdruck. Flair, spiel mal traurig. Fantastisch. Spiel mal traurig. Ja, und er macht's dann auch wirklich. Also so wie Michael Cera in Arrested Development. Fantastisch. Sein großer Moment. Ja. It's time to shine. Aber inhaltlich ist der wichtige Teil der Szene natürlich, dass Bushido den Kontakt zu Arafat Abu-Chaka vermittelt bekommt. Endlich der Teil, der mich am meisten, der Gangster-Shit, ja. endlich dieser... wo ich halt erfahren habe, dass Bushido praktisch der Johnny Fontaine aus Deutschland und in echt ist. Weil in der Pate gibt's ja den Plot, dass er dieser Sänger Johnny Fontaine aus seinem Vertrag nicht raus kann, weil der Bandleader ihn nicht lässt. Und dann geht ja Luca Brasi, der erste Mann von Don Corleone, zu. Und Entschuldigung, es ist halt im Prinzip der Plot. Es ist nur, dass es halt anscheinend Bushidos Leben ist. Das weiß ich nicht. Ich schätze mal. Ja. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel vorweggenommen, aber er muss Kontakt aufnehmen zu Herrn Arafat, gespielt von Moritz Bleibtreu. Genau, der schon früh im Film mal sein schön geföhntes Häuptchen in die Kamera hält, aber kein Wort sagt und du dich halt nach fast einer Dreiviertelstunde gefragt hast, wann der mal wieder auftaucht. Ja, und er dann plötzlich in diesem dritten Akt irgendwie diese Schlüsselrolle dann hat. Und der Arafat-Clan ist tatsächlich ein Familienclan, den es tatsächlich gibt in Berlin. Mhm. Einer von 4-5 größeren Familienclans, mit der die hier ansässige Polizei ihre helle Freude hat. Mhm. Vielleicht habe ich mich auch zu weit aus dem Fenster gelehnt mit dem Der Pate-Vergleich. Ist vielleicht auch Nein. ein bisschen unhöflich. Hast du jetzt Angst, dass wir von so Goons verdroschen werden? Nein, ich meine so angeblich, man will ja nicht über Leute irgendwas erzählen. Aber ja, es gibt diesen Familienclan, genau. Ja, und das ist auch allgemein bekannt. Es gibt Spiegel-TV-Dokus darüber. Ich entschuldige jetzt nicht. Es gibt auch coole Fotos von dem, wie er mit Bushido posiert und so, von daher. Posiert, Arafat nicht Abu Chaka spielt in dem Film als Statist mit. Außerdem. Okay. Aber es wird halt auch klar von dem Filmkontext, ich sage hier nichts, was der Film nicht auch offen ausspricht. So. Was interessant ist. Es ist aber wirklich exakt dieser Johnny Fontaine-Plot, also Bushido geht dann in dieses Café, wo der Arafat residiert, Hofheld sozusagen. Schlechteres Licht auf Bushido wirft als auf Arafat. Ein bisschen, ja. Ja, ein bisschen sehr. Ja, ich, ja, das sagt sich auch. Kommt der Typ halt nicht auch irgendwie als super flamboyante Pussy rüber? In nee, wenn ich Hardcore Records okay. wäre, würde ich halt hinterher denken, so was für ein Arschloch. Ja. Also kommt der hier mit, also ich bitte dich, ey. Bushido, bitte. Aber nee, so ja. ist es halt. Auch interessante Casting-Choice. Jan-Henrik Stahlberg als Bushidos Anwalt. Dass du den erkannt hast? Ja. Okay. Oh ja. Herr Mucks aus Mucksmäuschen still, einer meiner liebsten deutschen Filme. Ja, ich mag den auch echt gern. Der halt, wie gesagt, inhaltlich die AfD vorweggenommen hat, in gewisser Hinsicht. Und, ja. und so Facebook-Kram und so weiter. Mhm. Ein großartiger Film. Ein Regisseur, von dem danach nicht mehr so richtig viel kam, leider. Leider, ja. Ich, wie gesagt, so Mucksmäuschen still, so mega geil. Und gerade auch der Anwalt von Bushido muss der heimliche Held in Bushidos Biografie eigentlich sein, weil der wirklich sehr, sehr leid geprüft ist. Wahrscheinlich gut bezahlt, aber der hat wahrscheinlich sich schon einige graue Haare wachsen lassen müssen, wegen dem Bushido seinem Schabernack. Aber kriegt dann nur 2 Szenen, in denen er auch nur fassungslos daneben sitzen kann, wie sein Klient sich benimmt wie offene Hose. Dazu später mehr. Ich wollte es jetzt nur noch mal anmerken, weil, wie gesagt, er kommt nur in diesen 2 Szenen vor. Ich hoffe, wir kommen zu der Szene noch, weil, oh Gott. Ja, auf jeden Fall. Ach, wir sind einigermaßen gut in der Zeit. Jetzt lassen wir es nicht einreißen. Ja. Also, Disziplin. Jedenfalls schildert Bushido dann sein Dilemma, dass er halt aus dem Vertrag nicht rauskommt, woraufhin halt Arafat und sein sehr, sehr beleibter Bodyguard oder Freund oder Bekannter, mit der immer mit so einem Säbel rumläuft, halt ja. Hardcore Records. Das ist voll geil. Lass jetzt ein bisschen was weg. Es gibt Bushido lebt dann auch noch irgendwie so eine zünftige Rauferei oder Fastschießerei vor dem Café von dem Arafat, wo du ja. sehr passendes Benny Hill Theme angestimmt hast, weil im Grunde da wirklich so ein dicker Kerl mit einem Säbel rumrennt, die Polizei kommt, Bushido fasst und ist egal. Auf jeden Fall sind alle. Es gibt auch noch eine Erfolgsmontage. Wo Bushido quasi 3 Jahre erzählte Zeit abbilden lässt, in der nichts anderes passiert ist, als dass er von Erfolg zu Erfolg geeilt ist. Aber das zeigt halt auch dieses perverse Missverhältnis zwischen dem, was interessant ist und wie viel Platz es in diesem Film einräumt und dem, was eigentlich gar nicht so interessant ist, aber halt auch umgekehrt proportional zu dem interessanten Teil Platz in diesem Film für sich beansprucht. Ich finde das auch bemerkenswert. Also es ist wirklich halt so, dieses mangelnde Gewicht auf diesen, wobei ich es halt auch nicht so interessant finde. Was weil wie gesagt, es wäre ja noch perverser, wenn du den Erfolg halt mega lange abbilden würdest, weil dir die Figur, die sich diesen Erfolg nicht verdient hätte. Ja. Aber trotzdem, vielleicht kann man da was Interessantes machen. Also mich interessiert ja, was es aus einem Menschen macht, der aus diesen Verhältnissen kommt und dann auf so einem gewissen Plateau dann residiert. Als halt diese ganzen offenen Rechnungen erstmal in aller Ausführlichkeit durchdekliniert zu kriegen. Aber Bushido ist ja all about Rechnungen begleichen. Ja, eben. Es ist sein Ding. Es ist langweilig as fuck. Ja, ich weiß nicht, ich fand halt so ein bisschen dieser es ist so, als wenn Ende, wirklich fand das okay. eine Autobiografie von, von Prince daran auslegen würdest, wie sein gesamter Schriftverkehr mit dem Amazon-Kundenservice wegen seiner falsch gelieferten Bestellungen zeichnet. So. Womit ich halt nicht Bushido mit Prince vergleichen will, aber... Keiner sollte das. Nein. Aber auf alle Fälle standen dann halt Bushido, Arafat und der Mann mit dem Säbel halt Hardcore Records einen Besuch ab. Und ich muss zugeben, gehen dann halt zu dem Manager rein und als sie rauskommen, ist Bushido natürlich aus seinem Vertrag befreit. Und ich muss ehrlich zugeben, die Szene ist ein bisschen lustig. Die Szene ist halt ein bisschen, also das Moritz bleibt treu, schüchtert dann irgendwie auch so einen Haufen Entschuldigung, aber auch so ein Haufen Tony D-mäßigen Moppel, die da so im Vorraum sitzen, so herrscht die an, dass sie die Drogen halt alle wegpacken und den Kaffeetisch aufräumen sollen. Das machen sie dann auch ganz hektisch, weil sie ganz verängstigt sind. Und die Szene ist ein bisschen lustig. So, obwohl es, wie du schon sagst, auch wiederum nichts ist, was irgendwie schmeichelhaft für Bushido wäre oder so. An dieser Stelle muss ich mal kurz Tony D verteidigen. Ich habe das auch öfter behauptet, eventuell sogar in diesem Podcast, dass es sich bei Tony D um ein korpulentes Individuum handelt. Ich habe mir aus Gründen in jüngerer Vergangenheit nochmal Musikvideos angeguckt aus dieser Zeit. Tony D ist sehr schlank. Oh, I stand corrected. Tony D ist tatsächlich, tatsächlich völlig normalgewichtig, wenn nicht sogar ein bisschen untergewichtig. Er hat nur einen sehr runden Kopf, ne? Er hat einen recht runden Kopf und trägt sehr, sehr weite Klamotten. Oh mein Gott. Dicke Anoraks, glaube ich, damit er seiner verzerrten Stimme entsprechend wuchtiger in seiner Physis wirkt, aber das ist Mimikry. Wollte ich hier nur an dieser Stelle nochmal, damit wir hier nicht auf ein, damit wir hier wieder auf einen grünen Zweig kommen. Genau. keine Kidnappings mehr. Auch nicht von Tony Lee, bitte. Auch nicht von der Familie Arafat. auch nicht unbedingt, nicht so gerne, stimmt. Oh mein Gott. Kommt nach dieser Szene in Hardcore Records, kommt danach nochmal so eine Montage? Mir ist fast so. Also ich weiß, was halt handlungsmäßig danach passiert. Ich weiß halt auch nicht genau, wie es zusammengestochert ist, weil es nicht so gut zusammengestoppelt ist. Ab dem Zeitpunkt verlässt der Film immer zügiger die Gleise der Ratio. Was ihn halt dann wiederum ein bisschen kurzweiliger macht. Aber auf alle Fälle. Die Rahmenhandlung setzt nämlich wieder ein. Wir befinden uns mit der Rahmenhandlung in hier und jetzt. Genau. Ein großartiger Kniff chronologischer Strukturierung von Bernd Eichinger, dem Autor dieses Films. Der Manager macht die Ansage, bitte 2 Wochen keinen Stress mit irgendwem, mit der Polizei oder mit Feinden. Oder mit den Feinden, genau, mit den Vibes-Bildern. Oder dem Amazon-Kundenservice. mit dem vielleicht noch, solange man sie nicht als behinderte Fotzen bezeichnet. Weil dieses Konzert halt eventuell auch abgesagt werden könnte. Am Brandenburger Tor. Wahrscheinlich vom Bundesminister für Rap. Genau. Der ja keine 20 Meter weiter. Und mit dem ist nicht zu spaßen. Im Rap-Ausschuss des Bundestages tagt. Ein ganz schön harter Knochen, der Typ. Ja. Aber es ist wirklich, es ist auch so eine klassische Entourage, sag ich, also Vince macht den Film nicht, Vince macht den Film-Szene, weil irgendwie in der letzten Szene war es halt noch so, dass der Manager gesagt hat, okay, Brandenburger Tor ist nicht, weil Bushido, du bist zu krass. Dann nächste Szene, hey Bushido, wir machen das Konzert am Brandenburger Tor, yeah, aber alle müssen sich benehmen für 2 Wochen. Und das geht natürlich, also einfach höhere Gewalt, Bushido wird wieder so übel mitgespielt, er kann halt nicht anders, weil dann ist er vor einer Diskothek. Und Ida Oberstein. Danke. Und der Kenner wird sich erinnern, da war doch was. Ach echt? Okay. Ja, nee, stimmt natürlich. Und warum soll es doch sonst anders sein? Aber auf jeden Fall so 2 Leute, also auch so 2 Diskothek-Leute, stechen ihm halt die Reifen an seinem Wagen auf. Und wie man weiß, ist es halt so, dass wenn Leute sowas machen, dass man die zwangsläufig verprügeln muss. Weil es ist halt, es geht nicht anders. Es ist halt, es gibt keine andere Lösung dafür. Vor allen Dingen, wenn das vor Freunden passiert, die das dann auch mitbekommen. Ja, wie K1 zum Beispiel. Das erklärt ja unter anderem auch der Richterin. Da erklärt er wirklich seine Lebensphilosophie und es macht so vieles klar und es macht mich so traurig, weil, er sitzt dann halt, er wird eigentlich Knast. Willst du erzählen oder soll ich ruhig? Er wird halt abgeführt und kommt halt erstmal zu einer Anhörung mit einer Richterin, einer weiblichen Richterin natürlich, und setzt die auseinander, was meiner Meinung nach halt wirklich seine Philosophie ist, nämlich dass, wenn irgendjemand die Reifen von seinem Wagen aufschneidet, ist das genauso wie als wenn jemand in einem Club seiner weiblichen Begleitung auf den Arsch haut. Und wenn sowas passiert, dann gibt es keine andere Möglichkeit, als halt, dass der Watschenbaum umfällt. Das muss sein, weil erstens ist es natürlich so, dass dass Frauen und Autos komplett gleichbedeutend sind und gleichwertig sind. Und es gibt halt keine andere Lösung, als dann halt Backpfeifen zu verteilen. Und das ist halt eine Lebensphilosophie, die dieser Richterin auch mit einer extremen Zwangsläufigkeit auseinandersetzt und dann halt auch wirklich noch sagt, er sagt zu ihr, stellen Sie sich vor, Sie sind diese Frau in dem Club und wie du so ein behinderter Mongo oder was auch immer, klatscht ihn auf den Arsch und was Sie sich doch dann wünschen, ist, dass Ihr männlicher Begleiter also so richtig halt ausflippt und halt, Wenn ich der Regisseur gewesen wäre, ich hätte während der gesamten Szene die Kamera auf Jan-Henrik Stahlberg gelassen, wie dessen Gesichtszüge entgleisen, während Bushido diesen Monolog hält. Ja. Das ist leider halt in der Totalen. Mhm. Und Bushido schafft es nicht mehr. Er steht währenddessen, während alle anderen sitzen. Mhm. Die Richterin bittet ihn auch, sich zu setzen, weil er braucht nicht stehen. Aber er hält dann halt diesen völlig entgrenzten Monolog, der vorn und hinten weder Sinn ergibt. Doch, das ist das Schlimme, das ist ein Sinn. Für ihn ergibt es auch auf seine inkohärente Art und Weise Sinn, aber es ist halt, und er guckt sie nicht mal dabei an, er guckt über ihren Kopf hinweg. Es ist halt wirklich so, als würde er ein Gedicht aufsagen, was ja im Endeffekt so war. Er hatte dann das Drehbuch auswendig gelernt, das ist dann aufgesagt. Mhm. Schauspiel wäre wahrscheinlich zu viel verlangt gewesen. Aber da hätte ich wirklich gerne einfach nur so eine total stumme Einstellung darauf, wie Jan-Henrik Stahlberg mit jedem Komma und das Bushido setzt und jedem Punkt, den er nicht zu setzen in der Lage ist, immer mehr Stück für Stück innerlich stirbt. Das wäre wirklich großes Kino gewesen. Das hätte den Film fast im Alleingang gerettet. Und Jan-Henrik Stahlberg hätte das absolut gerockt. Der kann das. Klar, natürlich. Das wäre halt für ihn also so Cringe-Moment wäre. Aber das ist ja das Ding. Die Szene ist ja nicht so gedacht, weil es funktioniert ja. Es funktioniert ja. Das Beste ist, er hat damit echt Erfolg, ja. Ja, weil die Richterin sagt halt auch, ja, stimmt, Frauen und Autos sind im Grunde dasselbe. Und wenn jemand mich am Arsch berührt, würde ich mir auch wünschen, dass jemand Gewalt deswegen ausübt. Und deswegen, lieber Bushido, lass ich mich auf deinen Plan ein, dass du halt im Gefängnis ein Live-Konzert gibst und wir damit halt darüber hinweg wuscheln, dass du halt also hinweg... Die Fresse zu Brei gehauen hast, weil die Reifen an deinem AMG abgestorben hat. Dein Auto auf den Arsch gehauen hat, genau. Ja. Ja. Ein hochverdienter Triumph für Bushido. Aber auch einer der wenigen Teile ein moralischer Films, Sieg. Die ich sofort als absolut authentisch abkaufen würde, weil das kann dir in Berlin locker passieren. Also, keine Ahnung, so, ich habe keinen Bock auf den Fall. Ja, mach halt Konzert, so bist du wenigstens vom Tisch. Ich habe noch 7000 andere Fälle. Allein die liegen fatal. Man muss auch mal irgendwie es gut sein lassen, vor allem bei halt mega reichen, berühmten Musikern, die. Berliner Justiz völlig überfordert. Ja, das ist natürlich auch, ja. Das Amtsgericht Tiergarten macht seit Jahren nichts anderes, als Sachen zu indizieren und irgendwelche Abmahnanwälte einzulutschen. Das ist Stress pur. Und da kann man sich nicht mit solchen Bagatellen wie dem absolut berechtigten Zorn eines freien Red-Pilled-Mannes über die körperliche Unversehrtheit seiner Ehefrau / AMG Mercedes dieser Wut halt Ausdruck verleiht, wenn diese Unversehrtheit in Frage gestellt wird von Assis. Ja. Behinderten. Geht nicht. Mongo-Hurensöhnen. Ja. Wie gesagt, ein Sieg für uns alle in dem Moment. Bushidos Anwalt hat hoffentlich gut an ihm verdient. Bin sicher, er hat mehr als einen Anwalt und ich bin sicher, ja. Ja. Ich glaube, das ein oder andere Tierheim oder die Tafeln haben auch gut an ihm verdient. Für die Tagessätze, die er latzen durfte, für seine Späßchen. Nee, aber du, es muss einfach mal sein. Es muss einfach sein, das ist halt eine Zwangsläufigkeit auch. Aber auf alle Fälle, bei dem allergeilsten Twist sind wir noch gar nicht, aber der kommt nämlich jetzt bald. Ja, und der ist auch, wie du sagst, auch sehr red-pilled, wenn man so sagen möchte. Das große Finale steht an. Der Film, ich habe mir jetzt kaum noch zusammenhängende Notizen gemacht. Also wie gesagt, das Brandenburger Tor-Konzert ist gerettet, darf stattfinden. Ja, irgendwie kriegt aber Bushido seinen Vater nicht aus dem Kopf. Durch Arafat. Arafat setzt ihn mit ihm zusammen und sagt so, ey, pass mal auf. Arafat. Ja. Auch so eine Art gute Fee in dem Moment. Ja, wer sich noch irgendwie an den, wie hieß der Ausreißerkönig? Ja. So, ja, es gab ja Peter Zwegert, den Schuldenman. Den Schuldenman. Der heißt dann, der Ausreißerkönig. Dann gab es die Turnabout Ranch mit Annegret Johnson. Wow, du kannst den Namen noch nennen. Und dann gab es aber noch den Ausreißerkönig, der sich so um so entlaufene Jugendliche kümmert. Richtig, genau. Der so ein glatzköpfiger, wenn der Graf von Unheilig so ein bisschen mehr Knödel essen würde und ein bisschen moppelig werden würde. Mhm. Und der hat die entlaufenen Jugendlichen wieder eingefangen. Richtig. Und so eine Seele von Mensch, wie dieser Ich komme nicht auf den Namen, Frank Schäfer, oder der hatte irgendeinen random ja, Namen. Ja, er war der Ausreißerkönig. Der Ausreißerkönig. Also Ausreißerprofi oder ich weiß keine, nicht mehr. Keine, was hat so klingt, als würde halten, weder Ketten noch Kerker. Ja, ja auf jeden Fall, so eine Seele vom Mensch ist quasi Arafat Abu Chaker. Richtig. Und führt halt den verlorenen Sohn und seinen zerstörten, im Sterben liegenden Vater zusammen. Und vergibt Bushido ihm, also ja, dem Vater. Aber das ist halt noch nicht die Spitze der Widerlichkeit. Nein. Der Vater wird halt in den Fond von Arafats AMG, alle fahren in dem Film AMG Mercedes, und keiner von denen jemals unter 200 km/h. Fahren mit dem Vater im Fond zu dem großen Konzertauftritt, auf dem schon im Green Room Mutter Bushido, K1, aha, und wir haben es ja geahnt, ein gewisser Herr Karegott, die Amsel von Prag. Einmal die ganze Welt und die Tasche voller Geld. Genau. Sitzen da und warten auf den gemeinsamen Duettauftritt. Und der Manager hat dann, weil Bushido sich ja verspätet, weil er noch, weiß der Deibel wo, Marzahn, Hellersdorf. Er muss das jetzt machen. Reinickendorf, dass der halt seinen Vater dann noch abgeholt und mit ihm über den Berliner Ring düst zum Brandenburger Tor. Und dann bleiben sie noch stecken an der Unterführung beim Hauptbahnhof, was ja sogar stadtgeografisch nur Sinn ergibt. Und immerhin, dieses Nadelöhr, das durch Stau verstopft ist, brettert dann Moritz Bleibtreu, aka Abu Chaka, hier Arafat, beides korrekt, zum Konzertort. Und das Ganze wird dann halt... Ich habe dann noch einen schrecklichen Witz darüber gemacht, dass er in die Menge fährt. Das tut mir auch sehr leid, aber es fiel mir dann so ein. Das ist dein geschmackloses, krankes und vor allen Dingen unpatriotisches Gehirn, das dir solche Streiche spielt. Aber es war halt auch, es ist halt absolut... Ich musste auch lachen, als du das gesagt hattest. Jedenfalls fahren sie dann dahin, und aber die Menge muss beruhigt werden. Und was gibt's da Besseres, wenn man Karegott schon mal da hat, als ihn auf die Bühne zu treten und ihn eine mit einem Hip-Hop-Beat unterlegte Version von Biene Maya singen zu lassen, zudem... Und das ist auch wirklich absolute Weird Fiction. Es ist komplett surreal. Das Publikum frisst das komplett komplett kritiklos und feiert dann Karegott so, wie er zu in einem unbekannten Land. Ja. Vor gar nicht allzu langer Zeit. Und es ist halt eine Parallelmontage zu dieser Autofahrt. Ja. Und was ich auch noch explizit erwähnen möchte, ist halt, dass dieser Vater von Bushido, den man halt bisher in Flashbacks vor allem gesehen hat, wie er die Mutter halt durch die Küche haut. Ja. Und mit einem Telefonhörer ins Gesicht hat totschlägt, und so. Ja, mit dem ganzen Telefonapparat. Jetzt halt plötzlich eine total rührende Person ist, bei der es voll niedlich ist, dass er sich auch so erschreckt, dass der Wagen so schnell ist und so. Und auf einmal ist man in so einer Feelgood-Geschichte mit dieser Familienzusammenführung drin. Und also das ist mega abgefahren. Da dämmert es einem auf sehr, sehr ungute Weise, dass dieser Vater am Ende tatsächlich noch eine Redemption bekommt. Mhm. In einem Finale, in dem alle Handlungsfäden kulminieren. Und das ist wirklich eines der perversesten, verlogensten Enden von irgendwas, die ich jenseits von... Selbst das Traumschiff hat noch eine gewisse Aufrichtigkeit in diesen fast schon grotesken, versöhnlichen Happy Ends. Mhm. Aber in einem Film, wo wirklich niemand, bis auf die Frauen, ein Happy End verdient hätten, kriegen die Männer alles. So dieser fiese Frauenschläger, Vater wie Sohn, Bushido, kann man eigentlich beide meinen, erfahren am Ende halt so eine Art Vergebung und Redemption. Und das mal so wirklich krass unverdient. Ja, wie gesagt, weil man hört, dass die Mutter von ihm den Vater verlassen hat, weil er vor den Augen ihres dreijährigen Sohnes sie durch die Küche gedroschen hat, was wünscht man sich als Bild dann zuletzt zu sehen? Natürlich, wie sich Vater und Mutter wieder in den Armen liegen vor den glücklichen Augen ihres Sohnes, weil was kann es Schöneres geben? Und letztendlich, und das ist halt das Ding, irgendwie, ich fand es halt fast so ein bisschen traurig, aber auch irgendwie sehr ärgerlich. Bushido ist letztendlich auch nur ein kleiner Junge, der möchte, dass seine Eltern sich lieb haben, koste es, was es wolle. aber es kommt ja mega pervers rüber. Koste es selbst, das als Kind erlittene Leid mit ansehen zu müssen, wie Vater und Mutter dann halt totgeschlagen hat. Ja, ja. Und diesen Bogen halt in einem Film zu machen, auf dem er maßgeblich auch inhaltlich Einfluss hatte, und ist halt so dermaßen krasses, fünfdimensionales Schach mit der eigenen Psyche, dass es mich, ich sag mal, ratlos zurücklässt, aber auch wütend. Und am Ende sitzen Vater und Mutter dann nebeneinander, noch mit dem Stiefsohn dabei, irgendwie im Publikum und swingen halt beglückt zu den Klängen von Karel Gott und Bushido. Ja, und deren unsäglichen Duett. Also es ist so widerlich. Es ist so grundverkehrt widerlich. Am Ende wirklich da und dann so, ich kann nicht glauben, was gerade passiert. Was ist das? Also es ist wirklich so, ja. Ja, und der Film dauert an dem Punkt noch 10 Minuten. Ja. Komplett nur Musikauftritte von Bushido und dann Abspann. Ja. Es hätte wirklich noch gefehlt, dass dann die Kanzlerin aus dem Bundestag rüberkommt und sagt, Moment, was ist das für ein cooler Beat? Warten Sie. Ich muss hier raus. Ich muss zu diesem Mann. Ich muss ihm einen Verdienstorden überreichen. Ja, ja. Und ihm sagen, dass wir alle falsch lagen und uns in ihm geirrt haben und er doch der beste Mann ist. Ja, absolut. Das ist, Deutschland schuldet ihm eine Entschuldigung. Ich weiß nicht, jeder einzelne, jeder von 81 Millionen, jeder schuldet ihm eine Entschuldigung. Schauen Sie, was er geleistet hat für diesen traurigen, gewalttätigen alten Mann und seine extrem leidgeprüfte Mutter und Karel Gott. Und schämen Sie sich, dass Sie damals in Tempelhof bei der Post so lange vor ihm standen. Und schämen Sie sich dafür, dass Sie ihn dann so ungeduldig behandelt haben bei der Post. So schämen Sie sich alle. Kaka. Und was dir noch aufgefallen ist, ist Flair ist natürlich im Publikum. Ja, und er guckt Flair, dann so traurig gute, seinem Erfolg Freund. Zu. Ja, guckt das, treu. Dass er wirklich auch noch so ein Knecht ist und das mit sich machen lässt. Ja, das ist halt so die Dynamik, ne? Ja, vor halt allen Dingen, weil jetzt die sich bestimmt auch wieder spinnefeind. Das ist ja auch so eine fortlaufende Seifenoper zwischen schon reichlich empfindsamen Mimosen. Mhm. Aber ich meine, so ist es halt, es ist wirklich so Entourages sind auch tatsächlich so aufgebaut. Auf so einer, da hat man zumindest den Eindruck, auf so einer komischen Hierarchie und Leute, die es sofort während um Ehre geht, benehmen sie sich alle eigentlich durchweg sehr ehrenlos, aber wen überrascht es? Ich habe auch gedacht, auch gerade so dieses Bushido. Bushido ist ja eigentlich auch so ein Weg der Disziplin. Und ich bin jetzt auch kein großer Fan von Samurai. Ein Weg des Gehorsams. Auch, glaube also, ich, ja. Extrem mit Selbstdisziplin, Gehorsam, auch Spiritualität und was weiß ich halt, was in Jim Jarmusch Ghostdog noch alles drin vorkommt. Ich denke nicht, dass ich fernöstliche Geschichte in einem Maße verstehen muss. Ich sollte jetzt auch nicht so tun, als wüsste ich viel darüber. I don't care. Es ist ja auch egal. Was hat das? Bushido läuft ja auch nicht die ganze Zeit mit so einem Katana durch die Gegend und sucht halt nach einem Meister, dem er dienen kann, wie so eine Art Ein-Mann-A-Team. Und wie wir aus dem Film rappen. Und wie wir aus dem Film halt wissen, Ehre ist halt letztendlich nur, dass du halt jemanden verhaust, wenn er deinem Auto auf den Arsch haut. Oder an dir vorbeigeht in der U-Bahn oder was weiß ich. Das trifft zu. Ja. Und, traurig eigentlich. Aber ich hätte auch nicht erwartet, dass der Film mir Bushido jetzt als Mensch näher bringt. Ehre bedeutet natürlich auch, deine Mutter zu so einer Zusammenführung mit dem Typen, der sie verdroschen hat, zu zwingen. Ja, wahrscheinlich, wovon sie das jahrzehntelange unbehandelte Traumata. An dem Abend, wo sie Karel Gott kennenlernt. Ja, ihr bester und schlechtester Abend gleichzeitig. Naja, aber ja, genau, das war. Eins möchte ich gerne noch sagen zum Titel, nämlich Zeiten ändern dich. Bushido ändert sich gar nicht in dem Film. Am Anfang ist er ein ziemliches Arschloch am Anfang. Oh Gott, er ist eine echte Person. Er kommt nicht so mega sympathisch rüber am Anfang und am Ende ist er derselbe Typ, nur halt reicher und erfolgreicher. Ach so, und hat seinen Vater verziehen, schätze ich. Also, ja. Ich habe großes Vertrauen in das Urteilsvermögen unserer Zuhörer, sich ihr eigenes Urteil über die Person Bushido zu bilden. Genau, nicht zwingend nur anhand dieses Podcasts. Das wäre vielleicht nicht ratsam, aber jeder, der halbwegs 3 Gehirnzellen beieinander hat, bekommt ein bestimmtes Bild, wenn er sich mit Werk und Person Anis, wie ist das nochmal im Nachnamen? Fertici, glaube ich. Anis Fertici. Mhm. auseinandersetzt. So. Mhm. Ja, das ist ein schöner Nachname, stimmt. Mhm. Also ich muss mich nicht darüber so lustig machen. Das ist nicht so. Das ist nicht fair. Aber für ihn wäre ich wahrscheinlich auch nur einer von 81 Millionen Hurensöhnen. Ja. Insofern, fair game. Willst du sagen, welcher ist besser? Oh mein Gott, ja. Lutz Brüderz oder dieses Machwerk? Ich bin jetzt ein bisschen sauer, dass ich dazu gezwungen werde, was Nettes über Lutz Brüderz zu sagen. Aber Lutz Brüderz, wie wir uns erinnern, mit Sido und Beatheit, ist sympathischer. Ja. Hat mehr komische Szenen und eine positivere Einstellung zu Marana. Ja. Und würde deswegen für mich halt. Einstellung zu Frauen genauso scheiße im Übrigen. Da gibt sich nichts. Das ist richtig? Ich meine, im Blutsbrüderz ist nicht ganz so romantisch mit häuslicher Gewalt. Also insofern auch Blutsbrüderz wieder vorne. Ja, Blutsbrüderz. Ja. Blutsbrüderz hat Dare I Say It. Den tighteren, schnelleren, zügigeren Plot. Das stimmt auch. Der ist zackiger erzählt und routinierter. Mhm. Zeiten ändern dich ist allein schon strukturell ziemlich messy. Und setzt halt wahrscheinlich auch maßgeblich durch die Einwirkung des Hauptprotagonisten und Main Subject des Films, Bushido, fragwürdige Prioritäten erzählerischer Natur. Absolut. Das jetzt mal in der neutralsten Fachsprache formuliert, die mir zum jetzigen Zeitpunkt möglich ist. Aha. Ich fand den Film war absolute Wichse. Das Ende absolut geschmacklos. Mhm. Und unglaublich wirklich. Unglaublich. Komplett rätselhaft, wie man das als erfahrener Filmproduzent einem Millionenpublikum, so gehe ich doch mal von aus, zumuten kann. Ja. Mit so einem Stück Scheiße, mit Verlaub, halt so sehr Mitgefühl zu haben, dass der wirklich die Frau, die er jahrelang verdroschen hat, dann wieder irgendwie in den Arm nehmen und mit ihr irgendwie schwufen kann zu den fetzigen Sounds ihres Sohnemanns, der, weiß Gott, jetzt auch kein Kind von Traurigkeit ist. Gewiss aber kein Sympath. Ja. Es ist... alles daran ist ekelhaft, alles daran ist falsch. Ich habe es auch notiert, so this is wrong in Großbuchstaben und drei Ausrufezeichen, viermal unterstrichen. Mhm. Das war das, was ich so am Ende aus dem Film mitgenommen habe. Würde ich ihn weiterempfehlen? Ein klares Nein. Absolut nicht, nein, gar nicht. Nee. Also auch aus so einem kuriosen Titelfaktor kann man bessere Sachen gucken. Und ich frage mich ja doch tatsächlich, ob die Zuhörer dem folgen konnten. Also weil diese Zeitstruktur war halt so bekloppt, wie wir sie auch wiedergegeben haben. So mal plötzlich war man da, plötzlich war man da. Das war eine ziemlich also elaborierte Bushido-Schauspiel-Vermeidungsstrategie, die am Ende dann auch wieder nicht aufging. Ja. Moritz bleibt treu. Halt ich werde mich wahrscheinlich noch länger, als es irgendwie sinnvoll wäre, an diesen Film erinnern. Aber nicht im Guten. Nee. Hoi. Das war 90 Minuten, die sich angefühlt haben wie 180. Ja, sehr. Ja. Das ist halt, war halt so, dieses, wenn man halt mal aus irgendeinem Grund Pause drückt kurz und man sieht den Balken und denkt so, was? Aber und abgesehen davon, wie gesagt, dass das Ende halt wirklich, also einfach ein, also wirklich ratlos zurücklässt, so. Wütend zurücklässt. Ja, ja. Und verwirrt. Und das ist total deprimierend. Hannelore Hogers Geschichte in dem Film. Elsner. Elsner, ja. Das tut mir leid. Nee, ist nicht so schlimm. Ich verwechsel halt immer Hannelore Elsner und Gudrun Landgräbe. Aber Hannelore Hoger und Hannelore Elsner, das kann auch passieren, ja. Egal. Auf alle Fälle, ja, die macht schon einiges mit. Auch eine fast unspielbare Rolle. Also, die hat mich einfach von ihrer ganzen Agency und so weiter sehr an diese misshandelten Damen aus dem goldenen Handschuh erinnert. Also es ist ja auch so, das Einzige, was man von ihr mitbekommt, ist eben, dass sie halt viel aufs Maul bekommt. Das ist halt so, wie es ist, so wie es ist. Ja. Ja. Und sie ist noch nicht mal die Einzige in dem Film, aber ja. Aber wie gesagt, also der Film war, wie du, glaube ich, am Anfang schon mal gesagt hattest, über weite Strecken echt irgendwie, also dämlich, aber auch irgendwie so fade. Und dann kommt diese crazy letzte diese letzten Minuten, wo irgendwie zu einer Hip-Hop-Version von Biene Maya so Arafat Bushido mit seinem Vater zum Brandenburger Tor fährt. Und es ist halt echt so, was? Und K1 gibt Hannelore Elsner so einen Stift, damit sie ein Karl-Gott-Autogramm holen kann. Und, oh Mann, ey. Ja. Bushido, ein Mann mit vielen Beefs. Ja, genau. Mit vielen Beefs. Mir fällt das Wort gefehlt, aber genau das wollte ich eigentlich sagen. Ja. Stimmt. Ja. Gibt es denn irgendwelche Filme, die du empfehlen könntest? Ich habe mich gerade selber drauf gebracht. Ich mache es ganz kurz. Ich empfehle dann einfach tatsächlich mal Ghost Dog von Jim Jarmusch, weil das ein Film ist, wo Forrest Whitaker als ehemaliger Mafia-Hitman, der sich halt, der die Seiten wechselt, halt so alte Mafiosi zu so Hip-Hop-Musik von RZA halt so nach dem Bushido, auch nach dem Bushido-Samurai-Prinzip halt so nacheinander umbringt. Und es ist ein sehr cooler und stylischer Film, den ich lange nicht gesehen habe, den ich halt immer sehr mochte. Auch gerade wegen der Performance von Forrest Whitaker. Ja. Und der hat auch was mit Bushido zu tun. Und wahrscheinlich mehr als Bushido. Ja. Oder auch nicht. Dann kann ich ja auch einen Film empfehlen, auf den ich mich selber gebracht habe. Auch einen Film, einen Independent-Film über einen einsamen Kämpfer. Mucksmäuschen still. Von und mit Jan-Henrik Stahlberg. einer der besten Berliner Independent-Filme der Moderne. Mhm. Wenn nicht sogar der beste, der auf eine extrem wache, hellhörige Art und Weise ein Gefühl erfasst hat und formuliert hat, das in den kommenden Jahren und Jahrzehnten, nachdem der Film erschienen ist, ich glaube 2002 oder 2003 kam der raus, artikuliert hat. Und es geht halt um einen im Grunde Faschisten, der sich zu einer gesellschaftlichen Ikone aufschwingt und so eine Art Bewegung auslöst. Das vage, ausfransenden rechten politischen Spektrums, das sich dann so mobilisiert. Und der Film ist super gut. Ja. Ich weiß nicht, wie ich heute auf den reagieren würde, aber ich habe ihn auch jetzt in den Jahren seitdem so 2-3 Mal gesehen. Ich hätte jetzt fast Lust, ihn wieder zu sehen, ehrlich gesagt. Der ist aber halt, wie gesagt, auch keine leichte Kost. Es ist auch ein Film über einen extrem unangenehmen Menschen, mhm. Der allerdings auch gar nicht verhehlt, dass der Protagonist halt eigentlich ein unzumutbares Ekel ist. Und gut gespielt halt ist. Ja. Also gut gespielt ist. Und sehr, sehr cringy, wie man heute sagen würde. Ja. Randhochvoll mit extrem unangenehmen Szenen. Aber gut. So ein politisches Agitprop, Mann beißt Hund eigentlich. Ja, das stimmt. Wobei ohne Mann beißt Gewalt. Hund also noch unangenehm ja, ist. Ja, sicher. Aber Mucksmäuschen still ist, ja, auf jeden Fall. Ich würde mir noch mal angucken. Mann beißt Mann. Ja, aber wie gesagt, sehr, sehr, sehr cool. Wir sind jetzt am Ende. Trotz des Bushido-Films wieder zurück zu sein, ja. Genau. Und durch den Bushido-Film muss man das, da muss man dann halt durch. Das sind so die Aufgaben, die man halt hat. Ne? Ja. Wenn man bei der Sonderschule, wenn man bei der Sonderschule ist, genau. Da muss das halt dann sein. Und in einer rein persönlichen Note. Ich weiß, dass viele Leute Podcasts hören, einfach nur, weil es ihnen gerade nicht so gut geht oder weil sie sich ein bisschen allein fühlen. Und wenn das so ist, dann gibt es immer Hilfsmöglichkeiten. Ich werde in den Blogpost von der Folge noch ein paar Links setzen. Falls ihr euch schlecht fühlt, gibt es Telefonnummern, an die man sich wenden kann. Es gibt Krisennotdienste und man ist nicht komplett allein auf der Welt. Das war mir jetzt nochmal ganz wichtig am Ende zu erwähnen. Ohne jetzt die Stimmung runterbringen zu wollen, aber... Ich kann mich noch anschließen. Wie gesagt, es gibt immer einen guten Grund, weiterzumachen. Ja. Und in diesem Sinne macht auch die Sophie viel weiter natürlich. Genau. Und verabschiedet sich mit einem sehr, sehr liebevollen Fick dich weg, du Opfer. von unserem heißgeliebten Publikum. Ich war gespannt. Sehr, sehr, sehr, sehr dankbar in langer und geduldiger Erwartung harrte. Mhm. Und noch einiges anderes weiteres zu erwarten. Nee, hat. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir freuen uns, fortwährend über eure Aufmerksamkeit, die laut Website-Statistik nicht komplett abgebrochen ist. Was schon krass genug ist, nach 14 Folgen oder so, dass die Leute uns immer noch zuhören und mit Verlaub sogar ja noch mehr fordern. Das ist das Schönste, was man so in unserer Position erfahren kann. Und dafür möchten wir uns bedanken. Wie gesagt, geht nicht davon aus, dass wir weg sind. Wir werden sagen, wenn wir weg wären. Dann kriegt ihr ausdrückliches Signal. Aber solange das nicht erfolgt, gibt es die so viel, viel weiter. Und schönen Tag noch. Genau, alles Gute und bis zur nächsten Episode. Ja, Homo Fürsten. Und ich sag jetzt lieber nicht sowas. Ja. Aber viel, also ich hoffe... Ich habe ein Recht zu sagen, was ich will. Ich hoffe, Recht wie Bushido. Genau. Ich hoffe, das Zuhören hat Spaß gemacht. Das ist schön. Ja. Und da das eine Meinung dann, ist es auch nicht justiziabel. Exakt. Tschüss. Tschüss. Ich weiß, du scheiß drauf, doch dies geht an die, die sich für uns opfern wie Mahatma Gandhi, Mutter Teresa, Thomas Sankara, Kurt Tucholsky oder Afrika Bambaataa. So ein Mensch müsste eigentlich unser Held sein, doch sehe ich sein Gesicht nicht auf unseren Geldschein. So ein Mensch müsste eigentlich unser Held sein und nicht irgend so ein stinkender Geldschein. Es dreht sich alles um Gewalt oder